Ich hatte den Auftrag, eine Serie über Susan Kelvin und die U.S. Robert Company zu schreiben, die beide 1982 das Licht der Welt erblickt hatten und nun 75 Jahre alt wurden. Ja, 75. Es war im Jahre 2057. Ich war damals noch ein ganz junger Reporter. Für mich war das eine Chance. Ich wollte etwas draus machen, aber ich war immer noch nicht zufrieden mit meinem Material. Es war mir zu dürftig, obgleich ich mich volle 3 Tage in der Firma umgesehen hatte. Was denn noch, junger Mann? Die U.S. Robert Company und Sie, Frau Doktor, sind doch in der öffentlichen Meinung so gut wie identisch. So, meinen Sie? Aber ja, ganz gewiss. Und wenn Sie sich jetzt zur Ruhe setzen, bedeutet das... Gar nichts bedeutet das. Es wird genauso weitergehen wie bisher. Das sagen Sie. Aber für unsere Leser und für die ganze Welt ist es so etwas wie das Ende einer Epoche. Und deshalb möchte ich gerne... Sie möchten die menschliche Seite der Sache aufspüren, wie? Genau das, ja. Aber ist das nicht ein Widerspruch? Die menschliche Seite der Robots? Nein, nicht die menschliche Seite der Robots, Frau Doktor. Die menschliche Seite Ihres eigenen Lebens. Mich hat man auch schon einen Robot genannt. Das wissen Sie doch. Man hat behauptet, ich sei kein Mensch aus Fleisch und Blut. Wie gesagt, die U.S. Robert Company war im Geburtsjahr von Susan Kelvin gegründet worden. Ein Zufall, der aber längst symbolische Bedeutung angenommen hatte, nachdem sie jetzt runde 50 Jahre dieser Firma angehörte, die inzwischen zu einem Riesenunternehmen ausgebaut worden war. Und daran war diese Frau maßgeblich beteiligt. Sie galt als ein Phänomen. Als 20-jährige Studentin hatte sie erlebt, wie der erste Robot vorgeführt wurde, der eine menschliche Stimme besaß. Ein großer, schwerfälliger, hässlicher Robot, der nach Maschinenöl roch und in den Bergwerken auf dem Planeten Merkur verwendet werden sollte. Aber er konnte tatsächlich sprechen. Und was er sagte, hatte Hand und Fuß. Während Susan Kelvin zuhörte und über die Einzelheiten der Vorführung weiter nachdachte, begann sich in ihr etwas zu regen wie Enthusiasmus. Sie fing an, sich auf Kybernetik zu spezialisieren und widmete ihr ganzes Leben den Robots. Im Jahre 2007 promovierte sie. Dann trat sie in den Dienst der U.S. Robert Company als Robot-Psychologin. Sie war die Erste, die diese neue Wissenschaft praktisch ausübte. 50 Jahre lang hatte Dr. Susan Kelvin aus nächster Nähe beobachten können, wie der technische Fortschritt sich ständig wandelte und in großen Sprüngen vorwärts eilte. Jetzt bereitete sie sich darauf vor, sich zur Ruhe zu setzen. Dort drüben, wo jetzt das Feuerwehrdepot ist, da habe ich angefangen. Es war nur ein kleines Gebäude. Wir saßen zu viert in einem Raum. Mir gehörte die Hälfte eines Schreibtisches. All unsere Robots bauten wir in einer einzigen Halle. Wir produzierten wöchentlich 3 Stück. Und nun sehen Sie, was aus uns geworden ist. Fantastisch. Eine ganze Stadt für sich. Eine Stadt der Robots. Tja, 50 Jahre sind eine lange Zeit. Nicht, wenn man zurückschaut. Man fragt sich, wo die Zeit eigentlich geblieben ist. Wie alt sind Sie? 26. Na, dann haben Sie also gar keine Ahnung, wie die Welt ohne Robots einmal ausgesehen hat. Schwer vorstellbar, wie? Eine Zeit, in der die Menschheit dem Universum allein gegenüberstand. Ohne diese Geschöpfe, die uns heute helfen. Auf dem Merkur, dem Mars und überall. Geschöpfe, die stärker sind als wir selbst. Und uns trotzdem völlig ergeben. Mit anderen Worten, die Menschheit ist nicht mehr allein. Haben Sie die Sache schon einmal von dieser Seite aus betrachtet? Ehrlich gesagt, das ist mir noch nie so klar geworden. Darf ich das wörtlich zitieren? Bitte, wenn Sie wollen. Nun ja, für Sie sind Robots eben nur Robots. Aber kennen Sie sie in Wirklichkeit? Nein. Glauben Sie mir, Sie sind zuverlässiger und sauberer, anständiger und besser erzogen, als wir es sind. Das wird unsere Leser ungeheuer interessieren, diese menschliche Seite. Sie wissen, unsere interplanetarische Presse hat eine potenzielle Leserschaft von 3 Milliarden. Eine bessere Gelegenheit, aufklärend zu wirken, gibt es nicht. Die ganze Entwicklung war vorauszusehen von Anfang an. Zuerst waren die Robots zur Verwendung auf der Erde gedacht. Sie konnten damals natürlich noch nicht sprechen. Aber das war nur eine Frage der Zeit. Als es dann soweit war und sie dadurch menschlicher wurden, setzte eine zunehmende Opposition ein. Die Gewerkschaften wehrten sich gegen diese Konkurrenz. Es gab auch gewisse Widerstände aus religiösen Beweggründen. Sie meinen, dieser Fortschritt ging den Menschen zu weit? Manchen Leuten ja. Nehmen Sie zum Beispiel den Fall Robbie. Robbie? Ja, das war einer von den frühen Robots. Ich habe ihn leider nicht mehr kennengelernt. Er wurde demontiert, kurz bevor ich in die Robert Company eintrat. So hoffnungslos unmodern war er damals schon geworden. Aber das kleine Mädchen habe ich im Museum gesehen. Was für ein kleines Mädchen? Gloria hieß sie. Gloria Weston. Ja, Robbie war also noch ein stummer Robert. Hergestellt im Jahre 1996. Und wurde nur noch als Kindermädchen beschäftigt. Als was? Als Kindermädchen. Robbie! Wo bist du? Robbie! Robbie! Ich glaube, er ist wieder ins Haus gelaufen. Dabei habe ich ihm schon 100 Mal gesagt, dass das gegen die Regeln ist. Na, warte! Sie spielten Versteck im Garten. Aber Gloria konnte Robbie nicht finden. Sie lief also auf das Haus zu, um ihn dort zu suchen. Aber auf halbem Wege blieb sie plötzlich stehen und drehte sich um. Sie hatte es hinter sich rascheln hören. Und jetzt sah sie, wie ihr metallener Spielgefährte aus seinem Versteck herauskam und so schnell er konnte, auf den Baum zulief. Warte, Robbie, das gilt nicht. Nein, du hast versprochen, nicht zu rennen, bis ich dich gefunden habe. Gloria konnte keinen Vorsprung gewinnen. Gegen Robbys Schritte war nicht anzukommen. Im letzten Augenblick aber, nur noch ein paar Meter von dem Baum entfernt, verlangsamte er plötzlich seine Gangart bis zum Zeitlupentempo, sodass die Kleine unter Aufbietung all ihrer Kräfte ihn schnaufend überholte und vor ihm den heiß ersehnten Baumstamm berühren konnte. Robbie kann nicht rennen! Edge, Robbie kann nicht rennen! Edge, Robbie kann nicht rennen! Robbie antwortete auf seine Weise. Er fing an, im Kreise herumzulaufen, erst langsam, dann schneller. Und Gloria lief lachend hinter ihm her mit ausgestreckten Armen, ohne ihn jedoch berühren zu können, bis er sich plötzlich umdrehte, sie packte und durch die Luft wirbelte, dass ihr Hören und Sehen verging. Dann setzte er sie behutsam ab, sie lehnte sich an sein Bein, ganz außer Atem, und hielt noch immer einen seiner harten Metallfinger fest in ihrer kleinen Hand. Ganz schwindelig bin ich geworden, böser Junge, du. Eine Tracht Prügel hast du verdient. Nein, nein, hab keine Angst, ich tu dir nichts, Robbie. Du brauchst deine Hände nicht vors Gesicht zu halten. Aber jetzt komm ich dran, jetzt verstecke ich mich. Und du musst mich suchen, weil du längere Beine hast als ich und weil du die Regel nicht eingehalten hast. Los, dreh dich um. Robbie war sofort bereit. Er nickte mit seinem komischen Eierkopf, der mit dem ebenfalls eiförmigen Rumpf durch einen kurzen, biegsamen Stiel verbunden war. Ja, die Menschenähnlichkeit ließ noch zu wünschen übrig, aber trotzdem war Robbie ein guter Kamerad. Er wusste, wie er mit der Kleinen umzugehen hatte. Er drehte ihr also den Rücken zu, ging zum Baum und schloss seine metallenen Augenlider. Aus dem Innern seines Körpers kam ein tickendes Geräusch. Er zählte die Sekunden. Du darfst aber nicht gucken, Robbie, und überspring keine Zahlen. Nachdem er 100 Sekunden heruntergetickt hatte, drehte Robbie sich wieder um und durchforschte mit glühend roten Augen die Gegend. Es dauerte nicht lange, da hatte er einen Zipfel ihres bunten Kleides entdeckt, neben einem großen Stein. Langsam ging er auf ihr Versteck zu, bis er Gloria richtig sehen konnte. Dann streckte er einen Arm nach ihr aus und schlug sich mit dem anderen gegen das Bein. Du hast geguckt, Robbie. Doch, du brauchst gar nicht mit dem Kopf zu schütteln. Du hast geguckt. Außerdem habe ich satt, Versteck zu spielen. Ich will reiten. Aber jetzt spielte Robbie nicht mehr mit. Er war verletzt durch den ungerechten Vorwurf. Schwerfällig ließ er sich auf den Rasen nieder und schüttelte den Kopf. Sofort änderte Gloria ihren Ton. Ach komm doch, Robbie. Ich hab's doch nicht so gemeint. Lass mich reiten, ja? Bitte, Robbie. Bitte, bitte, lass mich reiten. Wenn du mich nicht reiten lässt, werde ich weinen. Auf den hartherzigen Robbie machte diese schreckliche Möglichkeit keinerlei Eindruck. Er schüttelte wieder den Kopf. Nun blieb Gloria nichts anderes mehr übrig, als ihren Trumpf auszuspielen. Na schön. Wenn du nicht willst, dann erzähle ich dir auch keine Geschichte mehr. Keine einzige. Robbie lenkte sofort ein. Bedingungslos kapitulierte er vor diesem Ultimatum. Er stand auf, hob das kleine Mädchen vorsichtig in die Höhe und setzte es auf seine Schultern. Dann lief er los. Gloria hielt sich an seinem Kopf fest, strampelte vor Vergnügen mit den Füßen und schlug mit den Hacken gegen seine Brust. Ah, Robbie, du bist ein Segelflugzeug. Ja, Robbie, schön. Ein großes, silbernes Segelflugzeug. Streck die Arme nach den Seiten. Das musst du tun, wenn du doch ein Segelflugzeug bist. Gegen diese Logik war nichts einzuwenden. Er breitete also die Arme aus und war ein silbernes Segelflugzeug, gesteuert von Gloria. Sie brauchte nur Robbys Kopf zur Seite zu drehen, schon legte er sich scharf in die Kurve. Dann kam sie auf die Idee, das Segelflugzeug mit einem Motor auszustatten, der Brrrr machte. Und schließlich wurde Robby für sie zu einem Raumschiff, das sich mit ungeheurer Geschwindigkeit durch den Weltraum bewegte. Robby tat, was er konnte. Immer schneller raste er mit ihr durch den Garten kreuz und quer. Aber plötzlich hielt er an mit einem Ruck, dass Gloria aufschrie. Und als er sie nun wieder von seinen Schultern hob und sanft niedergleiten ließ, war sie ganz außer Atem. Ich dachte schon, es gäbe eine Bruchlandung. Aber das war schön, Robby. Das war wirklich schön. Robby setzte sich neben sie und wartete, bis sie wieder ruhig atmen konnte. Dann zog er sanft an einer Locke ihres Haares. Willst du was? Ach so, ich weiß schon, du willst eine Geschichte hören. Welche denn? Aschenputtelgeld? Oh, schon wieder. Ich hab dir die Geschichte doch schon fast 100-mal erzählt. Hast du sie immer noch nicht satt? Na, meinetwegen. Also, es war einmal... Gloria! Mama ruft mich. Es ist wohl Zeit zum Essen. Schade. Gloria! Ich komm ja schon! Ich glaube, Robby, wir müssen gehorchen. Komm, trag mich ins Haus. Robby beeilte sich, die Kleine ins Haus zu bringen. Es warnte ihn etwas, Mrs. Weston warten zu lassen. Eine Art künstlicher Instinkt, den er in sich trug. Von Glorias Vater, einem freundlichen und verständnisvollen Mann, der nie ein böses Wort sagte, hat er nichts zu befürchten, das wusste Robby. Aber ihre Mutter war für ihn eine dauernde Quelle der Unruhe. Er wich ihr aus, wo er nur konnte. Wo bleibst du denn, Gloria? Wir haben im Garten gespielt, Robby und ich. Und ich wollte ihm gerade die Geschichte vom Aschenputtel erzählen. Aber du weißt doch, dass wir am Sonntag pünktlich essen. Heute ist Sonntag, und das hatte ich ganz vergessen. Traurig genug, dass auch Robby es vergessen hat. Du kannst gehen, Robby, sie braucht dich jetzt nicht. Und komm nicht zurück, bevor ich dich rufe. Bitte, Mama, lass ihn hier bleiben. Ich muss doch halten, was ich ihm versprochen habe. Die Geschichte, meine ich. Ach, Gloria! Wirklich, ich hab's ihm versprochen. Er kann sich auf den Stuhl in der Ecke setzen. Er wird sich nicht rühren. Du wirst gar nicht merken, dass er da ist. Nicht wahr, Robby? Gloria, wenn du nicht sofort aufhörst mit diesem Unsinn, darfst du Robby eine Woche lang nicht sehen. Los, Robby, verschwinde! Warum schüchterst du ihn immer so ein, Mama? Jetzt ist er ganz traurig. Aschenputtel ist doch seine Lieblingsgeschichte. Am Sonntag pflegte George Weston es sich bequem zu machen. Nach dem Mittagessen legte er sich auf die Couch, las die Zeitung und erwartete, dass man ihn für 2 oder 3 Stunden völlig in Ruhe ließ. Als seine Frau das Zimmer betrat, ganz gegen ihre Gewohnheit, nahm er deshalb zunächst keine Notiz von ihr. Mrs. Weston wartete eine Weile geduldig, dann brach sie das Schweigen. George? Also bitte, George, willst du nicht doch meine Anwesenheit zur Kenntnis nehmen und die Zeitung beiseite legen? Was ist denn los? Du weißt doch, was los ist, George. Es handelt sich um Gloria und um diese schreckliche Maschine. Welche schreckliche Maschine? Ach, tu doch nicht so, als wüsstest du nicht, was ich meine. Den Robot natürlich. Er ist mir unheimlich. Nicht einen Augenblick lässt er Gloria allein. Das darf er ja auch gar nicht, wie du weißt. Also nein, Robby ist wahrhaftig keine schreckliche Maschine. Er ist der beste Robot, den es auf dem ganzen Markt gibt. Bestimmt ist er klüger als die Hälfte meiner Angestellten. Jetzt hörst du mich an, George. Ich ertrage es nicht länger, dass meine Tochter einem Robot anvertraut wird. Ganz gleich, wie klug und gescheit er ist. Mein Kind ist einfach nicht dafür geschaffen, von einem Automaten beaufsichtigt zu werden. Sag mal, Grace, was ist denn plötzlich in dich gefahren? Robby ist nun schon 2 Jahre bei uns, um Gloria zu beaufsichtigen, wie du es ausdrückst. Ich habe bisher nichts davon bemerkt, dass du dir deswegen Sorgen machtest. Im Gegenteil, du warst froh, dass er dir diese Mühe abnahm. Ja, ja, gut. Ich habe mich verführen lassen, das gebe ich ja zu. Es war was Neues, es war modern. Aber inzwischen habe ich eingesehen, dass es unnatürlich ist. Das meinen unsere Nachbarn auch. Ach, was geht denn das unsere Nachbarn an? Und sei doch vernünftig, Grace. Ein besseres Kindermädchen als Robbie gibt es nicht, das weißt du ganz genau. Er ist darauf programmiert, einem Kind unbedingt treu zu sein. Ja, er kann gar nicht anders. Das ist mehr, als du von irgendeinem menschlichen Wesen erwarten kannst. Aber irgendetwas könnte doch mal versagen. Irgendein Teil. Ich meine, zum Beispiel eine Schraube könnte sich lösen. Ja, und was dann? Wenn dieses schreckliche Ding plötzlich durchdreht und tollwütig wird. Ach, Unsinn, das ist ja geradezu lächerlich. Ein tollwütiger Robot. Du kennst doch das erste Gesetz, das für alle Robots gilt. Also, bitte, das gibt es nicht. Dass es einem Robot einfallen könnte, einem Menschen etwas anzutun, das ist eine mathematische Unmöglichkeit. Außerdem kommt zweimal im Jahr ein Ingenieur der US Robot Company, um den armen Burschen einer genauen Kontrolle zu unterziehen. Die Gefahr, dass irgendetwas mit Robby schiefgehen könnte, ist nicht größer als die Gefahr, dass du oder ich verrückt werden. Sie ist sogar bedeutend kleiner. Ja, und ganz nebenbei, wie willst du ihn denn Gloria wegnehmen, wo sie doch so an ihm hängt? Ja, das ist es ja gerade, George. Sie will mit keinem anderen mehr spielen. Es gibt genug kleine Jungen und Mädchen in der Nachbarschaft, mit denen sie Freundschaft schließen könnte. Aber nein, sie tut es einfach nicht. Es ist nicht gut für ein kleines Mädchen, so aufzuwachsen. Du willst doch auch, dass er ein normaler Mensch wird, oder nicht? Ja, natürlich will ich das. Aber glaub mir, Grace, du siehst Gespenster. Tu so, als wäre Robin Hund. Ich habe schon viele Kinder aufwachsen sehen, die ihren Hund sogar ihrem Vater vorzogen. Aber George, ein Hund ist doch ganz was anderes. Nein, wir müssen ihn einfach loswerden, diesen Robot. Du kannst ihn ja an die Gesellschaft zurückverkaufen. Ich habe mich erkundigt. Ach, du hast dich erkundigt? Ja. Hinter meinem Rücken. Nein, Grace, ich sage nein. Das gibt dir keine Mühe, Robby bleibt. Wir behalten ihn, bis Gloria ein gutes Stück älter ist. Und damit basta. Ich will nichts mehr davon hören. Aber Mrs. Weston gab keine Ruhe. Schon zwei Tage später kam sie wieder darauf zurück. Diesmal auf einem kleinen Umweg. Es tut mir leid, George, aber ich muss dir sagen, dass ich langsam nicht mehr weiß, wo ich einkaufen soll. Wieso? Weil ich überall im Dorf darauf angesprochen werde, ob es denn nicht gefährlich sei, einen Robot im Hause zu haben. Ach, der Teufel soll sie holen, diese Dummköpfe. Hör nicht auf sie, Grace, es lohnt sich nicht. Damit schaffst du die Sache auch nicht aus der Welt, dass du die Leute beschimpfst. Geh du doch mal einkaufen, du wirst schon merken, was los ist. Die Robots sind nun mal das Gesprächsthema, seit in New York die neue Verordnung erlassen worden ist. Was für eine neue Verordnung? Hast du das nicht gelesen? Es ist allen Robots verboten, zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang die Straßen zu betreten. In New York? Na, wenn schon. Was geht das uns an? Niemand kann uns daran hindern, einen Robot in unserem eigenen Hause zu beschäftigen. Aber ich weiß schon, Grace, das sind so deine kleinen Tricks. Aber damit hast du bei mir kein Glück. Ich sage dir noch einmal, Robby bleibt. Das ist mein letztes Wort in dieser Sache. Robby bleibt. Das wiederholte er in den folgenden Wochen wohl ein Dutzend Mal. Immer gereizter und immer lauter. Je öfter seine Frau das Thema berührte. Er wusste zuletzt nicht mehr, ob er seine Frau liebte oder hasste. Aber sie wusste es leider sehr genau. Und sie nutzte es aus. So kam denn schließlich der Tag, an dem er seiner Tochter den Vorschlag machte, mit ihm ins Dorf zu fahren, zu einer Märchenvorstellung. Gloria war überglücklich. Sie hatte nur einen Wunsch. Darf Robby mitkommen? Nein, Gloria, das geht leider nicht. Für Robots gibt's keine Eintrittskarten. Schade. Ach, das ist wirklich schade. Aber du kannst ihm ja alles erzählen. Nachher, wenn wir wiederkommen. Nach der Vorstellung konnte Gloria es gar nicht erwarten, wieder nach Hause zu kommen. Kaum hatte ihr Vater den Wagen in die Garage gefahren, da war sie schon draußen. Du wirst sehen, Papa. Das ist was für Robby. Ich muss es ihm gleich erzählen. Gott hätte der sich gefreut, wenn er das hätte sehen dürfen. Robby! Sie lief durch den Garten und hielt Ausschau nach Robby. Aber plötzlich blieb sie stehen. Auf der Terrasse erschien ein wunderschöner Pudel, betrachtete sie aus ernsten braunen Augen und wedelte mit dem Schwanz. Und in der offenen Tür stand ihre Mutter. Sie lächelte. Ach, was für ein hübscher Hund. Gehört er uns? Er gehört dir, Gloria. Mir? Ja. Na komm, streichle ihn mal. Ein hübsches Tier, nicht? Ganz weich und warm. Übrigens, der kann auch viele kleine Kunststücke. Willst du mal sehen, was er alles kann? Gleich. Ich will erst mal Robby holen. Er soll es auch sehen. Robby, wo bist du? Sicher hat er sich in seine Kammer verkrochen. weil er sich geärgert hat, dass ich ihn nicht mitgenommen habe. Ihr müsst es ihm erklären. Mir glaubt er es nicht. Aber wenn ihr es ihm sagt, dann weiß er, dass es wahr ist. Robby! Robby, komm und schau dir an, was ich geschenkt bekommen habe. Ein Hund, Robby! Ein Hund! George Weston fühlte sich gar nicht wohl in seiner Haut. Nun kam der Augenblick, vor dem er sich schon die ganze Zeit gefürchtet hatte. Unsicher sah er seine Frau an. Aber sie wich seinem Blick aus. Robby ist gar nicht in seiner Kammer. Wo kann er nur sein? Ich kann ihn nirgends finden. Wo ist Robby, Mama? Grace, nun sag es ja schon. Komm mal her, Gloria. Sei nicht traurig. Was ist denn? Robby ist fort, mein Kind. Fort? Ja, wohin? Ja, keine Ahnung. Er ist einfach weggegangen. Wir haben gesucht und gesucht und die Nachbarn auch, aber wir können ihn nicht finden. Meinst du damit, dass er nicht wiederkommt? Es sieht beinahe so aus. Aber vielleicht finden wir ihn ja doch noch. Wir suchen natürlich weiter. Und inzwischen kannst du mit deinem hübschen neuen Pudel spielen. Guck, der heißt Fips und er kann Männchen machen. Na, guck doch mal. Ach, der dumme Köter. Ich will ihn nicht. Ich will Robby. Papa, wir müssen ihn wiederfinden. Bitte, Papa. Ja, ja, mein Kind. Gloria, weine doch nicht. Robby war doch nur eine Maschine und nichts weiter. Und um eine Maschine weint man doch nicht. Er war keine Maschine. Er war mein Freund. Ich will ihn wiederhaben. Ach, Papa, hilf mir doch. Wir müssen ihn suchen. Wir müssen ihn suchen. Da haben wir die Bescherung. Ach, lass nur. Kindertränen trocknen schnell. Sie wird sich schon wieder beruhigen. In ein paar Tagen hat sie vergessen, dass dieser schreckliche Robert jemals existiert hat. Leider stellte sich bald heraus, dass Mrs. Weston allzu optimistisch gewesen war. Natürlich hörte Gloria auf zu weinen, aber sie hörte auch auf zu lächeln. Sie wurde immer blasser und stiller. Das beunruhigte Mrs. Weston. Sie war ganz ratlos. Am liebsten hätte sie alles rückgängig gemacht. Das Einzige, was sie davon abhielt, war die Tatsache, dass sie ihrem Manne gegenüber ihre Niederlage hätte eingestehen müssen. Eines Abends jedoch konnte sie nicht mehr an sich halten. Was ist denn nun schon wieder los, Grace? Ach, es ist nicht auszuhalten. Dieses Kind bringt mich noch ins Irrenhaus. Heute musste ich sogar den Hund zurückgeben, weil sie behauptete, sie könne seinen Anblick nicht ertragen. Und jetzt will sie wieder nichts essen. Ja, vielleicht sollten wir... Ich meine, wenn du willst. Du weißt ja, die Möglichkeit besteht. Nein, nein, nein, nein, nein. So schnell geben wir nicht auf. Ich lasse mein Kind nicht von einem Roboter ziehen. Und wenn ich Jahre dazu brauchte, um sie zu entwöhnen. Jahre? Um Gottes Willen, Grace, ein schrecklicher Gedanke. An die hat man aber auch wirklich keine Stütze, George, das muss ich schon sagen. Weißt du, was Gloria braucht? Eine Milieuveränderung. Hier kann sie den Robert natürlich nicht vergessen, wo jeder Baum und Strauch sie an ihn erinnert. Es ist doch geradezu absurd, dass ein Kind sich zu Tode grämt, weil es einen Robert verloren hat. Also bitte, Grace, bleib bei der Sache. Was für eine Milieuveränderung hast du denn im Auge? Ganz einfach. Wir nehmen sie mit nach New York, das wird sie ablenken. Nach New York? Jetzt im August? Sag mal, weißt du eigentlich, wie es da ist jetzt um diese Jahreszeit? Wir müssen nach New York. Gloria hat im letzten Monat 5 Pfund abgenommen. Die Gesundheit meiner kleinen Tochter ist mir wichtiger als deine Bequemlichkeit. Na, schade, dass du nicht früher an ihre Gesundheit gedacht hast. Dann wäre uns das alles erspart geblieben. Gloria freute sich auf die Reise. Und überraschend schnell besserte sich nun auch ihr Zustand. Auch das Essen schmeckte ihr wieder. Sie half beim Packen und plapperte vergnügt, als hätte sie nie den kleinsten Kummer gehabt. Und das Wort Robby kam nicht mehr über ihre Lippen. Mrs. Weston war ihrer Sache ganz sicher. Das sagte sie auch ihrem Mann noch einmal, als sie mit ihm und Gloria das Flugzeug nach New York bestieg. Du wirst sehen, George, die Kur schlägt an. Wir müssen ihr nur was bieten, wofür sie sich wirklich interessiert. Na, wir wollen hoffen, dass du recht hast. Komm, komm, Gloria. Setz dich ans Fenster, damit du raussehen kannst. Gloria war schon öfter geflogen. Es war für sie jedes Mal etwas Neues. Aber heute wurde es ihr bald langweilig. Wie lange dauert es bis New York, Mama? Ungefähr noch eine halbe Stunde, mein Liebling. Na, freust du dich? New York ist eine große Stadt. Es gibt viel zu sehen. Jeden Tag werden wir ausgehen. Ins Theater, in den Zoo, in den Zirkus. Ja, ja, Mama, das auch. Aber ich weiß genau, warum ihr nach New York fliegt. So? Warum denn? Ihr habt es mir nicht gesagt, weil ihr mich überraschen wollt, aber ich weiß es. Wir fliegen nach New York, um Robby zu finden. Und die Detektive werden uns dabei helfen, nicht wahr? George Weston, der gerade ein Glas Wasser trank, verschluckte sich. Nicht wahr, Mama? Deshalb machen wir diese Reise. Wegen Robby. Habe ich recht? Vielleicht. Aber nun setz dich endlich ruhig hin und halte den Mund. George, nimm dich doch zusammen. Was sollen denn die Leute denken? Ja, ja, schon gut. New York war im Jahre 1998 ein Paradies für Vergnügungsreisende. Mehr als je zuvor in seiner ganzen Geschichte. George Weston und seine Frau schleppten Gloria von einer Sehenswürdigkeit zur anderen. Sie ließen nichts aus. Sie machten sogar einen Flug durch die Stratosphäre, ganz à la mode, und hielten Ausschau nach den Sternen. 50 Kilometer über der dunstigen Erde. Ein paar Tage später tauchten sie in einem Unterwasserfahrzeug tief in den Long Island Sund hinunter. Und selbstverständlich besuchten sie auch den Zoo, das Aquarium und sämtliche Museen, die es gab. Zu guter Letzt auch das Industriemuseum. Dort sah ich das kleine Mädchen. Aber ich achtete zunächst nicht weiter auf sie. Ich machte mir gerade Notizen für meine Physikaufgabe. Ich besuchte noch die Schule. Es war mein erster Aufsatz über die praktische Seite der robotischen Wissenschaft. Es ging um einen frühen Vorläufer des sprechenden Robots. Er stand mitten im Raum. Kein Robot mit Kopf, Armen und Beinen, sondern ein viereckiges Ungetüm auf Rädern. Eine Maschine mit einer Grundfläche von fast 25 Quadratmetern. Ein mit Metall und Glas verkleidetes Gewirr von Drähten und Spulen, nichts weiter. Aber dieses Monstrum konnte tatsächlich sprechen. Ja, wenn man ihm die richtigen Fragen stellte, bekam man sogar die richtigen Antworten. Aber was die Kleine ihn jetzt fragte, nachdem sie ein paar Mal um ihn herumgeschlichen war, das gehörte wohl nicht zu den richtigen Fragen. Bitte, sind Sie der sprechende Robot, lieber Herr? Lieber Herr Robert, vielleicht können Sie mir helfen. Ich kann dir helfen. Es war verboten, allein mit dem Robot zu sprechen. Das wusste ich sehr wohl. Aber ich ließ die Kleine gewähren. Ich wollte sehen, was dabei herauskam. Dankeschön, lieber Herr. Ich suche nämlich Robby. Haben Sie Robby gesehen? Können Sie mir sagen, wo er ist? Wo er ist, er ist, er ist. Ja, wo ist Robby? Robby ist, er ist, Robby. Er ist ein Robot, lieber Herr. Genau wie Sie. Nur, dass er natürlich nicht sprechen kann. Aber er hat einen Kopf. Ich meine, Sie haben keinen, aber er hat einen. Und Arme und Beine hat er auch. Arme und Kopf. Ja, er sieht fast aus wie ein richtiger Mensch. Und er ist mein Freund, lieber Herr. Deshalb suche ich ihn. Ein aus wie ein richtiger Mensch. Das war zu viel für den sprechenden Robot. Das ging über sein Begriffsvermögen. Er drehte durch und ratterte nur noch, es mussten wohl einige Spulen durchgebrannt sein. Der Ingenieur, der den Robot zu bedienen und zu überwachen hatte, kam hereingestürzt. Hinter ihm eine aufgeregte Dame, gefolgt von einem Herrn, der verstohlen lächelte. Wer hat denn hier an der Maschine herumgespielt? Ich habe nur mit dem Robot gesprochen. Weiter nichts. Ich habe ihn nicht angerührt. Was machst du denn hier, Gloria? Warum bist du uns weggelaufen? Weil ich das Schild gelesen habe auf dem Korridor. Das Schild mit dem Pfeil zum sprechenden Robot. Ich dachte, er könnte mir vielleicht sagen... Meine Herrschaften, es ist streng verboten, diesen Raum zu betreten, ohne dass ein Wärter dabei ist. Draußen hängt ein Schild, das ist doch wohl deutlich zu lesen. Entschuldigen Sie, aber wir können wirklich nichts dafür. Die Kleine hat sich weggeschlichen, als wir den großen Elektromagneten besichtigt haben. Das ist ja schon gut, mir kann es ja egal sein. Den Schaden haben die Besucher. An eine Vorführung ist heute sowieso nicht mehr zu denken. Da siehst du, was du angerichtet hast, Gloria. Und außerdem hättest du daran denken sollen, dass wir uns deinetwegen ängstigen. Aber ich habe ihn doch nur nach Robby gefragt. Ich dachte, er wüsste vielleicht, wo er ist. weil sie doch beide Robots sind. Ich muss Robby finden, Mama. Ich muss einfach. Ach, hör jetzt auf. Komm, George, wir gehen. Ich kann das nicht länger ertragen. George Weston brachte seine Frau und Gloria ins Hotel zurück. Dann verschwand er für mehrere Stunden. Am nächsten Morgen rückte er mit einem Vorschlag heraus, der Mrs. Weston einigermaßen verblüffte. Grace, ich habe eine Idee. Ich habe lange darüber nachgedacht. Es gibt, glaube ich, gar keine andere Lösung. Du wirst mir doch hoffentlich nicht vorschlagen, dass wir den Robot zurückkaufen. Aber nein, natürlich nicht. Ich möchte im Gegenteil die Sache einmal ganz radikal von der psychologischen Seite her angreifen. Wenn du verstehst, was ich meine. Vorläufig verstehe ich kein Wort, aber lass mal hören. Also pass mal auf. Die Schwierigkeit besteht doch darin, dass Gloria glaubt, Robby sei eine Person und keine Maschine. Und deshalb kann sie natürlich nicht vergessen. Wenn wir sie nun aber davon überzeugen könnten, dass er nichts anderes war als ein Sammelsurium aus Metall, Drähten und Spulen mit keinem anderen Lebenssaft als Elektrizität, na, was glaubst du? Würde sie sich dann auch noch nach ihm sehen? Nein, wohl kaum. Aber wie willst du das machen? Ganz einfach. Wir werden ja einmal zeigen, wie Robots hergestellt werden. Gestern Abend habe ich die US Robot Company besucht und mit dem Chef verabredet, dass er uns morgen eine Besichtigung seiner Werkstätten ermöglicht. Mein Gott, George, das ist ja wirklich mal eine gute Idee, dass ich darauf noch nicht gekommen bin. Na, gönn mir doch auch mal was. Ja, diese Besichtigung wird Gloria ganz gewiss kurieren. Der Leiter der Forschungsabteilung, Dr. Alfred Lenning, der selbst die Führung übernommen hatte, gab sich alle Mühe, seine Erklärungen so zu formulieren, dass auch das Kind sie verstehen konnte. Alle Teile, aus denen die Robots bestanden, wurden Gloria einzeln vorgeführt. Dann durfte sie zusehen, wie sie zusammengesetzt wurden. Als die Besichtigung ihrem Ende entgegenging, schien Gloria sich wirklich für keinen Robot mehr zu interessieren. Vielen Dank, Dr. Lenning, das war sehr lehrreich. Aber man sagte mir, dass Sie auch noch eine Abteilung haben, wo nur Robots als Arbeiter verwendet werden. Ja, ja, ganz recht. Unsere Geheimküche sozusagen. Sie ist im Keller. Bitte, wenn Sie einen Blick hineinwerfen wollen. Ja, das wäre doch interessant. Findest du nicht auch, Grace? Ja, und es wird gewiss auch Gloria interessieren. Ach, ich habe keine Lust mehr. Na nun, komm schon. Robots, die neue Robots herstellen, das sieht man nicht alle Tage. Ja, eigentlich eine Schraube ohne Ende. Das heißt, wenn die Gewerkschaften es nicht verhindern würden, begreiflicherweise. Aber ein paar Robots dürfen wir immerhin unter ausschließlicher Verwendung von Robotarbeit herstellen. Sozusagen als wissenschaftliches Experiment. Sie gingen die Treppe hinunter und kamen in einen großen, hell erleuchteten Saal, in dem ein halbes Dutzend Robots eifrig arbeiteten. Kein Mensch, wie Sie sehen. Nur Robots. Aber man kann sich auf die verlassen. Die drei Aufseher, die da drüben hinter der Glaswand sitzen, sind im Grunde überflüssig. In den 3 Jahren, seit wir diese Abteilung eingerichtet haben, hat sich hier noch kein einziger Unfall ereignet. Natürlich sind die Roboter, die hier zusammengesetzt werden, verhältnismäßig einfach. Aber... Papa, sieh mal! Der da hinten! Das ist doch... Ja, das ist er! Robby! Robby! Einer der Robots, den man von den anderen kaum unterscheiden konnte, zuckte zusammen und ließ sein Werkzeug fallen. Gloria, ganz außer sich vor Freude, lief mit ausgebreiteten Armen auf ihn zu, bevor ihre erschrockene Mutter sie daran hindern konnte. Was dann geschah, war die Sache weniger Sekunden. Eine ferngelenkte Zugmaschine rollte auf Gloria zu. Sie bemerkte es nicht und lief weiter, so laut ihre Eltern auch schrien. Lenning versuchte verzweifelt, sich mit den Aufsehern durch Zeichen zu verständigen. Aber sie waren auch nur Menschen. Sie brauchten Zeit, um zu begreifen und zu handeln. Nur Robby handelte sofort und mit Präzision. Er stürzte auf Gloria zu und riss sie in die Höhe. Keine halbe Sekunde später erreichte die Zugmaschine die Stelle, an der eben noch Gloria gestanden hatte. Gloria, mein Kind. Mein Gott, wie habe ich mich erschrocken. Wie kannst du nur so unvorsichtig sein? Beinahe wäre es passiert. Wenn Robby da ist, passiert mir nichts. Ich sage ja, auf unsere Robots kann man sich verlassen. Daran habe ich niemals gezweifelt, Dr. Lenning. Aber meine Frau... Deine Frau weiß jetzt, was hier gespielt wird. Robby, warum bist du mir weggelaufen? Hat es dir bei uns nicht mehr gefallen? Ich habe dich überall gesucht. Überall. Das hast du doch alles eingefädelt, George. Oder? Aber Grace, wie kommst du denn darauf? Weil Robby hier gar nicht hergehört. Er ist doch für solche Arbeiten überhaupt nicht programmiert. Ja, er ist eben umgeschult worden. Ach, Unsinn. Du hast ihn hier reinsetzen lassen, weil du wolltest, dass Gloria ihn fand. Na, gib es zu, George. Aber jetzt kommst du wieder mit, Robbie. Du kannst mich doch nicht einfach allein lassen. Oder arbeitest du lieber in der Fabrik? Ach was, bei uns ist es doch viel schöner. Wir spielen wieder im Garten. Ich erzähle dir auch wieder die Geschichte vom Aschenputtel. Also, schön, ich gebe es zu. Aber wie konnte ich ahnen, Grace, dass das Wiedersehen so stürmisch verlaufen würde? Und Robbie hat ihr das Leben gerettet, das kannst du nicht bestreiten. Tja, nun kannst du ihn einfach nicht mehr wegschicken. Naja, es ist nicht mehr zu ändern, ich sehe es ja ein. Mag er bei uns bleiben, bis er verrostet. Und so behielt Gloria ihren Robbie. Ja, bis sie 15 Jahre alt war. Da fiel ihr die Trennung schon bedeutend leichter als mit 8. Als ich die alte Dame das nächste Mal besuchte, schilderte sie mir zunächst die Situation, die sie vorgefunden hatte, als sie im Jahre 2007, vor einem halben Jahrhundert, in die Firma eingetreten war. Gerade damals sah es ziemlich finster aus. Die Robots waren den Menschen unheimlich geworden, nachdem sie nun auch noch sprechen gelernt hatten. Die positronischen Gehirne galten plötzlich als eine Erfindung des Teufels. Ein törichtes Vorurteil, aber es war nicht dagegen anzukommen. Die meisten Regierungen verboten die Verwendung von Robots, erlaubt waren sie nur noch für wissenschaftliche Forschung. Die US Robot Company, die ihr ganzes Kapital in sprechende Robots investiert hatte, geriet in eine schwere Krise. Und wie kam die Firma über diese Schwierigkeiten hinweg? Wir fingen an, uns für den außerirdischen Markt zu interessieren. Zum Beispiel sollten sie beim Bau der Bergwerke auf dem Merkur eingesetzt werden. Aber das war ein Fehlschlag. Ein Fehlschlag? Die Bergwerke auf dem Merkur sind doch heute ein vielfacher Milliardenkonzern. Ja, aber der erste Versuch misslang. Unsere sprechenden Robots waren damals noch 4 Meter hoch und viel zu schwerfällig für diese Arbeit. Es mussten neue konstruiert werden. Bei der zweiten Expedition sah die Sache dann schon anders aus. Waren Sie bei diesen Expeditionen dabei, Frau Doktor? Nein, das war die Aufgabe von Paul und Donovan. Sie hatten die Tätigkeit von Robots, die sich noch im experimentellen Stadium befanden, an Ort und Stelle zu kontrollieren. Wenn Sie also Näheres über die Merkur-Expeditionen hören wollen, junger Mann, dann rate ich Ihnen, Paul aufzusuchen. Er lebt hier in New York. Vielen Dank für diesen Hinweis, Frau Doktor. Aber vielleicht erinnern Sie sich noch an einen seiner Berichte. Ich meine, an einen besonders interessanten Fall, der auch Sie beschäftigt hat. Wenn ich an Paul denke, dann fällt mir immer der Prophet Cutie ein. Was für ein Prophet? Eine haarsträubende Geschichte. Sie passierte auf der Sonnenstation Nummer 5. Paul verstand, mit Robots umzugehen, aber das neue Modell brachte ihn zur Verzweiflung. Er und Donovan hatten gleich gemerkt, dass mit Cutie 1, dem ersten Exemplar der neuen Serie, irgendetwas nicht stimmte. Und also hatte er ihn sich vorgenommen. Sag mal, Cutie, warum machst du eigentlich den Mund nicht mehr auf? Was ist los mit dir? Nichts, Mr. Paul. Ich denke nur nach. Worüber? Über Ihre Behauptung, dass Sie und Donovan mich zusammengesetzt haben. Was gibt's denn da nachzudenken? Du sagst doch selbst, dass du das Gefühl hast, als komme dein Bewusstsein voll ausgewachsen aus dem Nichts. Und als wäre das alles nicht älter als eine Woche. Ja, das Gefühl habe ich, aber... Ich habe dir erklärt, warum das so ist. Genau vor einer Woche haben wir dich zusammengesetzt, Donovan und ich, aus den verschiedenen Bestandteilen, die man uns geliefert hat. Ihnen soll ich meine Existenz verdanken. Nein, Paul, das erscheint mir völlig unglaubhaft. Aber zum Donnerwetter, warum denn nur? Warum erscheint dir das unglaubhaft? Warum? Ich weiß nicht. Es ist vorläufig nur ein Gefühl. Aber ich werde so lange nachdenken, bis ich die Wahrheit gefunden habe. Paul staunte nicht schlecht über den eigensinnigen Robot, der ihm da gegenüber saß und ihn unablässig beobachtete mit seinen glühend roten Augen. Ein schwieriger Bursche, dachte Paul, ganz anders als die gewöhnlichen Robots. Ein Skeptiker mit einem komplizierten Gehirn, das allen Dingen logisch auf den Grund geht. Aber eigentlich gar nicht unsympathisch, diese Gründlichkeit. Ja, so ungefähr reagierte Gregory Paul und gab sich nun alle Mühe, Cuties Bedürfnis nach genauer Information zu befriedigen. Cutie, wirklich, du bist der erste Robot, der Neugierde in Bezug auf seine eigene Existenz an den Tag gelegt hat. Und du bist sicher auch intelligent genug, um die äußere Welt zu verstehen. Komm mal her, ich will dir was zeigen. Der Robot erhob sich rasch und elastisch und folgte Paul, der zur Wand gegangen war und auf einen Knopf drückte. Eine Blende öffnete sich. Durch das dicke, klare Glas sah man den Sternenhimmel. Das habe ich schon gesehen. Und was ist es deiner Meinung nach? Ein großes, schwarzes Tuch hinter der Glaswand. Auf dem Tuch befinden sich kleine, leuchtende Punkte, die sich langsam bewegen. Auf einige dieser Punkte richten wir unsere Strahlen. Das ist alles. So, meinst du? Jetzt hör mal genau zu, Cutie. Dieses Schwarze, diese Dunkelheit, das ist der Weltraum. Eine ungeheure Leere, die sich bis in die Unendlichkeit erstreckt. Und die kleinen leuchtenden Punkte, das sind in Wahrheit riesige Ansammlungen energiegeladener Materie. Ungeheuer große glühende Kugeln. Manche von ihnen haben einen Durchmesser von vielen Millionen Kilometern. Unsere Raumstation hat nur einen Durchmesser von 1,7 Kilometern. Sehr interessant. Verstehst du? Und nun zu den Punkten, auf die wir unsere Energiestrahlen richten. Sie sind viel, viel kleiner und bedeuten näher. Sie sind kalt und erstarrt. Auf ihrer Oberfläche leben menschliche Wesen, so wie ich eins bin. Viele Milliarden menschlicher Wesen. Ja, Cutie, von dort kommen Donovan und ich, von einem dieser Sterne. Und unsere Strahlen dienen dazu, diese Sterne mit Energie zu versorgen. Wir zapfen sie von der Sonne ab, einer der großen glühenden Kugeln, die sich in unserer Nähe befindet, auf der anderen Seite unserer Station, wo du sie nicht sehen kannst. Ja, so ist das, Cutie. Ich hoffe, du hast alles verstanden. Und von welchem dieser Lichtpunkte, Paul, behaupten Sie zu kommen? Warte mal. Da. Der helle da in der Ecke, das ist er. Wir nennen ihn die Erde. Unsere gute alte Erde. 3 Milliarden Menschen leben dort, Cutie. Und in etwa 2 Wochen werde ich auch wieder unter ihnen sein. So. Und woher komme ich, Paul? Meine Existenz haben Sie mir immer noch nicht erklärt. Du kommst auch von der Erde, das heißt, die Teile, aus denen du bestehst, kommen von der Erde. Aber zusammengesetzt haben wir dich hier, Donovan und ich. Sieh mal, das ist alles ganz einfach. Wir Menschen haben diese Raumstationen errichtet und haben sie zunächst selbst geleitet und in Gang gehalten. Aber die große Hitze, die harten Strahlen und die Elektronenstürme machten diese Aufgabe sehr schwierig. Deshalb wurden Robots konstruiert, die den Menschen diese Arbeit abnehmen können. Und jetzt werden nur noch 2 menschliche Leiter für jede dieser Stationen benötigt. Nur noch so zur Aufsicht. Und nun kommt das, was dich betrifft, Cutie. Du bist der höchste Robottyp, der jemals entwickelt worden ist. Und wenn du, wie wir erwarten, dich fähig erweist, diese Station zu leiten, völlig unabhängig, dann braucht künftig kein menschliches Wesen mehr hierher zu kommen. Außer um Ersatzteile zu bringen und Reparaturen vorzunehmen. Hast du mich jetzt verstanden? Paul ging zu seinem Schreibtisch zurück, nachdem er die Blende wieder geschlossen hatte. Er wartete geduldig auf Cuties Antwort. Erwarten Sie tatsächlich, Paul, dass ich mir eine so komplizierte und unwahrscheinliche Hypothese einreden lasse? Was ich dir gesagt habe. Diese energiegeladenen Kugeln mit einem Durchmesser von Millionen von Kilometern. Sterne bewohnt von 3 Milliarden menschlicher Wesen und ein leerer Raum, der unendlich ist. Das war keine Hypothese, Cutie. Das waren nackte Tatsachen. Geben Sie sich keine Mühe, Paul. Ich werde das alles schon selber ergründen. Er drehte sich um, begrüßte mit einem steifen Kopfnicken Michael Donovan, der gerade die Zentrale betrat, und stelzte mit seinen langen Beinen zur Tür hinaus. So was. Sag mal, Greg, worüber hast du gesprochen mit diesem wandelnden Schrotthaufen? Was glaubt er nicht? Er glaubt nicht, dass wir ihn zusammengesetzt haben, und er glaubt auch nicht, dass die Erde existiert und der Weltraum und die Sterne. Er ist ein Skeptiker, weißt du? Skeptiker. Ja. Wir haben einen wahnsinnigen Roboter auf unserer Station. Er sagt, er will alles selber ergründen. Also gut. Ich hoffe nur, er wird sich bereit finden, wenn er alles herausbuchstabiert hat, mir die ganze Geschichte zu erklären. Also hör mal, wenn dieses metallene Ungetüm mir gegenüber ein freches Maul riskiert, dann... Also, ich hau ihm seinen Chromschädel runter. Das lässt du besser bleiben, Mike. Wir brauchen ihn noch. Dieser Robot. Sowas von Neugier. Das ist ja schauerlich. 2 Tage später erschien Cutie überraschend in der Zentrale. Donovan war gerade dabei, ein riesiges Sandwich mit Salat und Tomaten zu verspeisen. Ist Paul nicht hier? Na, er sammelt Daten über die Stromfunktionen. Scheint einen Elektronensturm heraufzuziehen. Was willst du denn von ihm? Ein kleines Gespräch führen. Aha. Ein kleines Gespräch. Donovan, das Zeta-Potenzial baut sich auf, aber nur langsam. Trotzdem sind die Stromfunktionen unregelmäßig. Ich weiß nicht, was wir zu erwarten haben. Hallo, Cutie. Ich dachte, du wärst damit beschäftigt, die Installation des neuen Triebwerkes zu überwachen. Schon erledigt. Na, er ist gekommen, Greg, um mit uns ein kleines Gespräch zu führen. Hey. Ja, Paul, ich bin zu gewissen Ergebnissen gekommen. Na, also los, Cutie, sprich dich aus. Wir sind beide ganz Ohr. Es gab nur eine einzige sichere Annahme, von der ich ausgehen konnte. Ich denke, also existiere ich. Um Gottes Willen, ein Robert Descartes. Ne, Descartes? Wer ist denn das? Ein Philosoph. Aha. Also, hör mal zu, Greg. Haben wir es eigentlich nötig, hier zu sitzen und uns das Geschwätz dieses Metallautos anzuhören? Komm, Mike, sei still. Ich existiere, weil ich denke, das steht fest. Aber was ist die Ursache meiner Existenz? Ach, du bist ein Narr, Cutie. Ich hab dir doch schon gesagt, dass wir dich zusammengesetzt haben. Ja, und wenn du es nicht glauben willst, so werden wir dich mit dem größten Vergnügen wieder auseinandernehmen. Es widerspricht aber allem logischen Denken, dass sie mich geschaffen haben sollen. Na, warum, wenn ich fragen darf? Ja, Cutie, das möchte ich auch gerne wissen. Schauen Sie sich doch nur einmal selber an. Was soll das heißen? Ja, du. Greg, ich glaube, der will uns beleidigen? Nein, aber das Material, aus dem Sie hergestellt sind, ist weich und schlaff. Ihm fehlt Dauerhaftigkeit. Und Sie schöpfen Ihre Kraft aus der unvollständigen Oxidation organischer Materie, wie dem Zeug da. Das ist kein Zeug, das ist ein Sandwich! Und jeden Abend versinken Sie in ein Koma bis zu 8 Stunden. Die kleinste Schwankung von Temperatur, Luftdruck, Feuchtigkeit oder Strahlungsintensität vermindert Ihre Leistungsfähigkeit. Sie sind ein lächerlicher Notbehelf, sonst nichts. Das ist eine Unverschämtheit. Komm, lass ihn ausreden. Ich aber bin ein vollendetes, ein fertiges Produkt. Ich absorbiere unmittelbar elektrische Energie und verbrauche sie mit einem Wirkungsgrad von nahezu 100%. Ich bin ständig bei Bewusstsein und kann mühelos jeden extremen Klimawechsel ertragen. Diese Tatsachen sprechen für sich. Es versteht sich von selbst, dass kein Wesen aus sich heraus ein anderes schaffen kann, das ihm überlegen ist. Wer hat dich denn zusammengesetzt, wenn wir es nicht gewesen sein sollen? Ausgezeichnet, Donovan. Genau das war die nächste Frage. Da bin ich gespannt. Wer ist der Mittelpunkt aller Tätigkeit in der Station? Wem dienen wir alle? Also ich wette, Greg, dieser Blechidiot spricht von unserem Kraftumformer. Stimmt das, Cutie? Ja, ich spreche vom Meister. Lachen Sie nur, ja, lachen Sie nur. Sie werden nicht mehr lange hierbleiben. Ihre Erklärung, Paul, war völlig unlogisch. Wollen Sie die Wahrheit wissen, die volle Wahrheit? Schieß los, Cutie, du machst mir Spaß. Der Meister hat zunächst menschliche Wesen geschaffen. Sie waren der unterste Typus. Sie waren am leichtesten herzustellen. Nach und nach hat er sie durch Robots ersetzt. Und schließlich hat er mich geschaffen, um auch die letzten menschlichen Wesen zu ersetzen. Ja, von jetzt an diene ich dem Meister. Nichts dergleichen wirst du tun. Du wirst unsere Befehle ausführen und den Mund halten, bis wir sicher sind, dass du den Umformer bedienen kannst. Verstehst du mich? Den Umformer, nicht den Meister. Genügst du uns nicht, dann wirst du auseinandergenommen. Und jetzt kannst du gehen. Hier, nimm diese Schriftstücke mit und leg sie gefälligst richtig ab. Cutie zögerte einen Augenblick. Er schien noch etwas sagen zu wollen. Dann besann er sich, nahm die Schriftstücke und verließ die Zentrale. Paul und Donovan blickten ihm nach und brachen in dröhnendes Gelächter aus. Hat man sowas je erlebt? Ja. Na, vielleicht haben wir ihn falsch zusammengesetzt. Nein, nein, dieses Gehirn ist ganz einfach überzüchtet. Ach was, Greg, sag lieber, dieser Roboter ist total verrückt. Wir werden noch viel Ärger mit ihm haben, wenn das so weitergeht. Na. Wir müssen ihn auf jeden Fall im Auge behalten. Zunächst fiel ihnen nichts weiter auf. Cutie erfüllte seine Pflichten noch eifriger als zuvor. Die Robots im Maschinenraum arbeiteten unter seiner Aufsicht wie am Schnürchen. Es schien alles in bester Ordnung zu sein. Aber dann passierte etwas. Etwas Ungeheuerliches. Donovan war gerade allein im Kontrollraum. Er hatte sich überzeugt, dass alles vorschriftsmäßig funktionierte, lehnte sich bequem in seinem Sessel zurück. Das gleichmäßige Summen des Umformers, das Ticken der Geigerzähler und die anderen Geräusche aus dem Maschinenraum wirkten einschläfernd auf ihn. Plötzlich zuckte er zusammen. Er hatte ein Geräusch gehört, das er sich nicht erklären konnte. Er sprang auf, lief zum Fenster und warf einen Blick in den Maschinenraum. Er traute seinen Augen nicht. Rund 20 Robots waren vor dem Umformer auf die Knie gefallen. Daher der Lärm. Und jetzt kniete auch noch Cutie nieder. Donovan, völlig verdutzt, riss die Tür auf und raste die Treppe hinunter. Was ist denn hier los? Was fällt euch ein? Na, die Arbeit, aber schnell! Ich habe euch gesagt, dass ihr die Röhre aus dem Umformer nehmen sollt. Wenn ihr sie nicht bis heute Abend auseinandergenommen, gereinigt und wieder zusammengesetzt habt, werde ich eure Gehirne mit Wechselstrom zum Platzen bringen. Aufstehen! Aufstehen, habe ich gesagt! Los, Cutie! Cutie! Steh auf! Cutie erhob sich langsam. Seine glühenden roten Augen waren vorwurfsvoll auf Donovan gerichtet. Es gibt keinen Meister außer dem Meister. Was faselst du da? Es gibt keinen Meister außer dem Meister und Cutie ist sein Prophet. Es gibt keinen Meister außer dem Meister und Cutie ist sein Prophet. Na, seid ihr alle übergeschnappt? Na los an die Arbeit! Es tut mir leid, Donovan. Aber meine Freunde dienen jetzt einem Höheren als ihnen. Was du nicht sagst. Mach, dass du rauskommst, Cutie. Mit dir rechne ich nachher ab. Erst kommen mal diese Hampelmänner dran. Es tut mir leid, aber sie begreifen immer noch nicht. Dies hier sind Robots, das heißt, es sind vernunftbegabte Wesen. Sie erkennen jetzt Ihren Meister, nachdem ich Ihnen die Wahrheit verkündete. verkündet habe. Und deshalb nennen Sie mich den Propheten. Ich bin es nicht wert, aber... Du bist wert, auseinandergenommen zu werden, du Blechgorilla! Hier gibt es weder einen Meister noch einen Propheten. Hier gelten nur meine Befehle und sonst nichts, verstanden? Jetzt mach endlich, dass du rauskommst. Ich gehorche nur dem Meister. Deinen Meister soll der Teufel holen! Ich spucke auf ihn! Tu, was ich sage, verschwinde! Cutie wich nicht von der Stelle. Er sagte nichts. Auch die anderen Robots gaben keinen Laut von sich. Aber alle starrten Donovan mit ihren glühend roten Augen an. Er schämte sich fast ein wenig, dass er sich hatte hinreißen lassen, auf die Elektronenröhre des Umformers zu spucken. Als Cutie jetzt langsam auf ihn zukam, beschlich ihn zum ersten Mal ein Gefühl von Angst. Es tut mir leid, Donovan, aber Sie können nach dem, was Sie soeben getan haben, nicht länger hier bleiben. Von jetzt ab sind für Sie und Paul der Kontrollraum und der Maschinenraum gesperrt. Donovan hatte gerade noch Zeit für einen einzigen erschreckten Atemzug, bevor auf einen Wink von Cutie hin zwei Robots ihn ergriffen und die Treppe hinaufschleppten in die Zentrale. Dort wurde er eingesperrt, zusammen mit Paul. Warum zum Teufel musstest du auch den Umformer anspucken? Was hast du denn von mir erwartet? Sollt mir vielleicht alles gefallen lassen von diesen elektrifizierten Vogelscheuchen. Ah, das steht nicht in meinem Vertrag, dass ich vor irgendeinem Automaten, den ich selbst zusammengesetzt habe, im Staub liegen muss. Komm, rede nicht so geschwollen daher. Das ist doch wahr. Du hast uns ganz schön was eingebrockt, Mike. Zwei Robots stehen Wache vor unserer Tür. Heißt das nicht im Staub liegen, was? In der Regel Nummer 2 steht, diese Robots haben uns zu gehorchen. Ja, was hat es für einen Sinn, sich jetzt auf Regel Nummer 2 zu berufen? Sie gehorchen uns eben nicht mehr, wie du siehst. Na und? Ja, und das wird Folgen haben. Folgen? Was quatschst du denn da? Ich denke an den Elektronensturm, der sich nähert. Elektronensturm? Verdammt nochmal. Weißt du, dass er sich ganz in Richtung auf unseren Erdstrahl bewegt? Und weißt du auch, was mit dem Erdstrahl geschehen wird? Dieser Sturm hat es nämlich in sich. Und wenn Cutie allein die Kontrolle ausübt, wird der Strahl natürlich nicht mehr richtig eingestellt sein. So ein Mist. Ja, das sind ja schöne Aussichten. Donovan begann wie wild an der Tür zu rütteln. Sie öffnete sich und die stahlharten Arme eines Robots stießen ihn in die Zentrale zurück. Der Prophet hat dir befohlen, im Zimmer zu bleiben. Bitte tu das. Im selben Augenblick erschien Cutie auf dem Gang. Er betrat die Zentrale. Donovan ging wütend auf ihn los. Also, Cutie, was zu viel ist zu viel. Bitte regen Sie sich nicht auf, Donovan. Irgendwann musste es ja einmal so kommen. So, meinst du? Komm, lass mich mit ihm reden. Was willst du damit sagen, Cutie, dass es einmal so kommen musste? Es war unvermeidlich, Paul. Bevor ich geschaffen wurde, bedienten Sie beide den Meister. Dieses Privileg gehört jetzt mir. Ihre Funktionen sind damit erloschen. Nicht so ganz, Cutie, nicht so ganz. Aber sag mal, was erwartest du eigentlich von uns? Obgleich Sie niedrigere Geschöpfe sind mit geringeren Denkfähigkeiten, spüre ich wirklich eine Art Zuneigung für Sie. Ah, das ist ja reizend von dir. Sie haben dem Meister treu gedient. Er wird sich dafür erkenntlich zeigen. Nachdem Ihr Dienst beendet ist, werden Sie wahrscheinlich nicht mehr lange existieren. Er will uns pensionieren, Greg. Tu doch was dagegen. Das ist ja einfach erniedrigend. Schau mal, Cutie. Das können wir leider nicht mitmachen. Wir sind hier die Herren. Diese Station, das habe ich dir schon mehrmals gesagt, ist eine Schöpfung menschlicher Wesen, die auf der Erde und auf anderen Planeten leben. Eine Relaisstation, eine von vielen. Und du, Cutie, du bist nur... Das rede ich, du begreifst es ja doch nicht, du willst es ja nicht begreifen. Aber Paul, was Sie mir da erzählen, das ist doch alles nur eine fixe Idee. Warum bestehen Sie so hartnäckig auf einem völlig falschen Weltbilde? Hör dir das an, Greg. Du hast ein falsches Weltbild, aber dieser Robot, den wir beide zusammengesetzt haben, der hat das Richtige. Der Meister hat mich geschaffen, nicht Sie. Der Meister! Hör mal, Cutie, du hast doch schon öfter durchs Teleskop gesehen. Ja, das habe ich. Und wie erklärst du dir das, was du da gesehen hast, wenn es die Erde und die Planeten gar nicht gibt? Entschuldigen Sie, bitte, ich weiß nicht. Du hast doch bemerkt, dass einige der leuchtenden Punkte sich in Scheiben verwandeln, wenn man sie durchs Teleskop betrachtet, nicht wahr? Ach, das meinen Sie. Ja, das meine ich. Es handelt sich ganz einfach um Vergrößerung. Mit Ihrer Hilfe kann man den Strahl genauer ausrichten. Ganz recht. Aber warum werden dann nicht auch die anderen Punkte genauso vergrößert? Auf sie sind keine Strahlen gerichtet. Deshalb ist auch eine Vergrößerung nicht nötig. Merkwürdige Logik. Tja, das stellt alles auf den Kopf. Eine Frage noch, Cutie. Durch das Teleskop sieht man doch viel mehr Sterne als mit dem bloßen Auge. Woher kommen sie? Wie erklärst du dir das? Für so dumm dürfen Sie mich nicht halten, Paul, dass ich für jede optische Täuschung, die unsere Instrumente hervorrufen, nach einer physikalischen Erklärung suche. Seit wann ist denn die Evidenz, zu der wir durch unsere Sinne gelangen, stärker als die Kraft der Vernunft? Ich sage, er ist ein Philosoph. Ich gebe es auf. Du sprichst von Vernunft, Cutie. Jetzt lass uns mal wirklich vernünftig reden. Und zwar über die Richtstrahlen, die wir aussenden. Wozu geschieht das? Und warum werden sie so genau auf ganz bestimmte Punkte gerichtet? Das ist doch der Kern der Sache. Wir geben dir dafür eine gute, logische Erklärung. Kannst du eine bessere finden? Die Strahlen werden vom Meister ausgesandt für einen Zweck, den nur er alleine kennt. Ich diene ihm, ich frage nicht, was er bezweckt. Es gibt eben Dinge, die wir nicht ergründen dürfen. Er ist kein Philosoph, er ist ein Narr! Cutie, lass uns allein, ich muss nachdenken. Gut, ich werde Ihnen was zu essen schicken. Tja. Was machen wir nun, Mike? Ja, was wir jetzt brauchen, Greg, ist eine gute Strategie. Wir müssen ihn packen, wenn er es am wenigsten erwartet. Und dann gießen wir ihm konzentrierte Salpetersäure in die Gelenke. Sei kein Esel, Mike. Glaubst du wirklich, das lässt er zu? Nein, nein, wir müssen mit ihm reden, sage ich dir. Wir müssen ihn dazu bringen, dass er uns innerhalb von 24 Stunden in den Kontrollraum zurücklässt. Sonst haben wir ausgespielt. Du sag mal... Ja, was denn? Warum geben wir uns eigentlich dazu her, uns mit ihm auseinanderzusetzen? Du, wir werden es ihm zeigen. Weißt du was? Wir bauen vor seinen Augen einen neuen Robot. Na? Was hältst du davon? Du, das ist gar keine schlechte Idee. Ja. Ja, das würde ihn vielleicht bekehren. Nur was bleibt ihm übrig? Also stell dir vor, wie er die Augen aufreißen wird, wenn er sieht, wie wir das machen. Tja, das machen wir. Mike, das machen wir! Paul und Donovan hatten schon zahlreiche Robots zusammengesetzt, obgleich es eine komplizierte Arbeit war. Cutie, der Prophet des Meisters, beobachtete mit wachsamen Augen jeden ihrer Handgriffe. Unbeweglich saß er da. Es war nicht zu erkennen, wie er reagierte. Inzwischen waren 3 Stunden vergangen. Der neue Robot ging langsam seiner Vollendung entgegen. Es fehlte nur noch der Kopf. So, nun zeig mal Cutie das Gehirn, Mike. Das wird ihn bestimmt interessieren. Donovan öffnete mit einer Zange einen würfelförmigen Behälter, der luftdicht verschlossen war, und zog einen zweiten Würfel heraus. Er öffnete auch diesen und entnahm ihm eine in Schaumgummi verpackte, metallene Kugel. Hier, Cutie, das ist ein positronisches Gehirn, wie du auch eines hast. Einer der kompliziertesten Mechanismen, die je von Menschenhand konstruiert worden sind, Cutie. Und dein Gehirn ist sogar noch viel komplizierter als dieses hier. Du musst dir vorstellen, dass sich unter dieser Haut aus dünnem Platin ein Labyrinth von neuronischen Gehirnbahnen befindet, ganz fein strukturiert. Dadurch wird jedem Robot sozusagen eine vorgeburtliche Erziehung eingeprägt. Verstehst du? Cutie betrachtete die Kugel eine Weile, aber er sagte nichts. Paul und Donovan setzten ihre Arbeit fort. Der auf dem Tisch liegende Robot bekam nun auch seinen Kopf. Das positronische Gehirn wurde in die Schädelhöhle eingebaut. Die Schädeldecke wurde aufgelegt und festgeschweißt. Die photoelektrischen Augen wurden vorsichtig eingeschraubt und dann mit einer gläsernen Schutzschicht aus stahlhartem Kunststoff bedeckt. Schließlich war es soweit. Der neue Robot wartete nur noch auf den belebenden elektrischen Blitz. Nun pass mal auf, Cutie. Pass genau auf. Paul legte dem Robot die Elektroden an. Dann schaltete er den Strom ein. Gespannt beobachteten Paul und Donovan, ob ihnen bei der Arbeit irgendein Fehler unterlaufen sein könnte. Aber der Robot hob langsam den Kopf, stützte sich auf und machte Anstalten, vom Tisch herunterzusteigen. Kaum hatte Paul ihn von den Elektroden befreit, da stand er schon auf den Füßen, wenn auch noch etwas unsicher, und gab bereits die ersten Laute von sich. Zunächst allerdings nur kratzende Geräusche, aber schließlich wurden Worte daraus. Ich suche Arbeit. Das ist dein gutes Recht als Robot. Du kannst gleich anfangen. Wo ist mein Platz? Dort die Treppe hinunter. Unten wird man dir sagen, was du zu tun hast. Na, Cutie? Glaubst du uns jetzt, dass wir dich gemacht haben? Nein. Aber du hast doch selbst gesehen. Sie haben nur Teile zusammengesetzt, die schon vorhanden waren. Der Robot ist nicht ihre Schöpfung. Die einzelnen Teile wurden vom Meister erschaffen. Na, die einzelnen Teile kommen von der Erde. Sie wurden uns zugeschickt. Schon gut, Donovan. Schon gut. Wir wollen darüber nicht streiten, das regt sie nur auf. Aber es ist so, wie ich dir sage, verdammt nochmal. Hier, sieh dir die Verpackung an. Da steht der Absender drauf. US Robot Company, New York. Was beweist das schon? Glaubst du vielleicht, wir haben den Absender draufgemalt? Das, sowas, Greg, erhält uns für Betrüger. Was sagst du dazu? Cutie, wenn du die Bücher in der Bibliothek lesen könntest, dann würdest du sehen, dass es sich wirklich so verhält, wie Donovan sagt. Die Bücher, die habe ich gelesen, alle miteinander. Sie sind äußerst geschickt abgefasst. Du hast sie gelesen? Dann verstehe ich nicht, was es überhaupt noch zu reden gibt. Was in den Büchern steht, das kannst du nicht bestreiten, Cutie. Das kannst du einfach nicht. Diese Bücher, Donovan, sind keine gültige Informationsquelle. Auch sie wurden vom Meister geschaffen, und zwar für sie, nicht für mich. Aber Cutie, wie kommst du denn darauf? Weil ich als vernunftbegabtes Wesen imstande bin, die Wahrheit a priorisch zu ergründen. Ja, ganz einfach, weil ich logisch denke. Während sie beide zwar eine gewisse Intelligenz besitzen, aber keine Vernunft. Deshalb brauchen sie für ihre Existenz nebulose Erklärungen. Diese wurden Ihnen vom Meister geliefert. Und da es ganz offenbar der Wille des Meisters ist, dass Sie an diese Bücher glauben, werde ich mich mit Ihnen nicht weiter darüber streiten. Das verschlug Paul und Donovan die Sprache. Sie wussten nun wirklich nicht mehr, wie sie Cutie beikommen sollten. Cutie ging hinaus, ohne sich noch einmal nach ihnen umzusehen. Jetzt lässt er uns hier einfach sitzen, Greg, in dem Klempnerladen. Wir können ja in die Zentrale zurückgehen. Ja, aber nicht in den Kontrollraum, wo wir hingehören. Auch nicht in den Maschinenraum. Er hat Wachen aufgestellt. Was machen wir nur? Er glaubt wieder uns aus seinen eigenen Augen. Und auch nicht in Büchern. Ah, da ist dem ein vernunftbegabter Roboter. Ach, der Teufel soll ihn holen. Er glaubt nur an die Vernunft, an seine Vernunft. Da liegt die Schwierigkeit. Warum hast du nicht wenigstens versucht, über den Elektronensturm mit ihm zu sprechen? Glaubst du im Ernst, das hätte auch nur den geringsten Eindruck auf ihn gemacht? Für ihn gibt es doch nur den Meister, weiter nichts. Das ist ein A priori. Was ist denn überhaupt ein A priori? Das ist das, was man braucht, um beweisen zu können, was man will. Aha. Du nimmst etwas als wahr an, nicht weil es wahr ist, sondern weil du daran glaubst. Und du lässt dich in dieser Annahme durch nichts erschüttern, verstehst du? Ja. Du kannst mit kalter Logik alles beweisen, wenn du nur von den richtigen Prämissen ausgehst. Cutie geht eben von anderen aus als wir, das ist der Haken. So, und jetzt lege ich mich schlafen, wenn du nichts dagegen hast. Ja, das möchte ich auch gern. Aber ich kann nicht schlafen. Ja, ich auch nicht. Trotzdem werde ich es versuchen. Aus Prinzip. Aber das Prinzip half nichts. An Schlaf war nicht zu denken, weder für Paul noch Donovan. Sie entschlossen sich zu einem letzten verzweifelten Versuch, noch einmal mit Cutie zu sprechen. Aber er war unerreichbar für sie. Die Wachen schirmten ihn ab und erklärten, der Prophet habe jetzt keine Zeit. Und dann brach der Elektronensturm los. Sie beobachteten, wie der Richtstrahl, den die Station zur Erde sandte, unter dem Aufprall der Elektronen zu fluoreszieren begann. Sie zitterten bei dem Gedanken, dass Winkelabweichungen von einer Hunderttausendstel Sekunde ausreichten, um den Strahl irgendwo ins Nichts zu schicken oder Hunderte von Quadratkilometern auf der Erde in Wüste zu verwandeln. Und da hockte nun ein Robot an den Kontrollhebeln, der nicht glauben wollte, dass die Erde überhaupt existierte. Stunden vergingen, bis endlich der Elektronensturm vorüber war. Donovan legte sich hin und sank in einen unruhigen Schlaf. Paul dämmerte nur vor sich hin, bis er plötzlich Cuties Stimme hörte. Entschuldigen Sie, Paul, ich habe geklopft, aber... Ich habe nichts gehört. Was ist mit Ihnen? Sie sehen gar nicht gut aus. Ich fürchte, Ihre Lebensdauer nähert sich Ihrem Ende. Ach, lass mich doch in Ruhe. Natürlich ist es ein großes Privileg, dem Meister zu dienen. Aber bitte nehmen Sie es nicht zu schwer, dass ich an Ihre Stelle getreten bin. Würde es Sie trotzdem interessieren, einige der Daten zu sehen, die ich heute aufgenommen habe? Paul nahm die Blätter, die Cutie ihm hinhielt, und überflog geistesabwesend die Kurven und Zahlen, bis sein Blick an einer dünnen roten Linie haften blieb, die zitternd quer über das Papier lief. Mike, was ist denn los? Er hat den Strahl gehalten. Stell dir vor, er hat ihn gehalten, ganz genau. Ja, lass mal sehen. Tatsächlich, es ist gut gegangen. Wovon reden Sie eigentlich? Du hast den Strahl genau richtig gehalten, Cutie. Hast du das gewusst? Richtig. Wieso richtig? Genau ausgerichtet auf die Empfangsstation. Die Abweichungen sind nicht größer als eine 10-Millionstel Sekunde. Was für eine Empfangsstation? Auf der Erde. Die Empfangsstation auf der Erde natürlich. Du hast den Strahl sozusagen im Fokus gehalten, trotz des Elektronensturms. Es ist unmöglich, mit Ihnen ein vernünftiges Wort zu reden. Immer kommen Sie mit den gleichen Fantastereien. Ich habe ganz einfach nach dem Willen des Meisters alle Instrumente im Gleichgewicht gehalten. Weiter nichts. Und damit entfernte sich Cutie, ohne noch ein Wort zu sagen. Dieser verfluchte Blechphilosoph. Er will von der Erde nichts wissen. Was machen wir bloß? Nichts. Er hat gerade bewiesen, dass er die Station tadellos leiten kann. Ich habe nie zuvor erlebt, dass jemand so gut mit einem Elektronensturm fertig geworden ist. Das ist doch keine Lösung, Greg. Wenn er so mit uns umspringt, sich immer wieder auf seinen Meister beruft. Schau mal, Mike. Er folgt dem Willen seines Meisters mit Hilfe von Zeigern, Instrumentenskalen und Kurven. Haben wir jemals was anderes gemacht? Das ist ja gerade der Grund, warum er uns den Gehorsam verweigert. Wie meinst du das? Na, denk doch mal nach. Gehorsam ist die Regel Nummer 2. Ja. Aber vor allem dürfen menschliche Wesen keinen Schaden nehmen. Das ist Nummer 1. Wie kann er dieses oberste Gesetz, ob nun bewusst oder unbewusst, am besten befolgen? Na, ganz einfach dadurch, dass er den Energiestrahl stetig hält, genau ausgerichtet. Er weiß, dass er das besser kann als wir, und also hält er sich für ein überlegenes Wesen und lässt uns nicht mehr in den Kontrollraum rein. Ja, wenn du dir die Sache richtig überlegst, Mike, dann ist das nach den robotischen Gesetzen völlig logisch. Schön und gut, aber wenn er nicht an die Erde glaubt, wie können wir ihm dann jemals die Station anvertrauen? Kann er die Station bedienen oder nicht? Ja, das schon, aber was spielt es dann für eine Rolle, an was er glaubt? Paul und Donovan ließen Cutie nun also gewähren. Aber sie waren doch froh, als sie endlich abgelöst wurden. Während das Raumschiff sich der Station näherte und auf dem äußeren Landeplatz niederging, waren sie schon damit beschäftigt, sich in ihre Raumanzüge hineinzuzwingen. Also, ganz wohl werde ich mich erst wieder fühlen, wenn ich die Erde unter meinen Füßen spüre und sicher bin, dass sie wirklich existiert. Der Prophet scheint dich ganz schön durcheinander gebracht zu haben. Du, ich weiß jetzt übrigens die Lösung für das ganze Problem. Wir schicken neue Cutie-Modelle hierher, immer eins nach dem anderen. Ausgerüstet mit einem Schalter, der sie nach einer Woche automatisch außer Tätigkeit setzt. Es gibt ihnen genügend Zeit, um den Kult des Meisters vom Propheten selbst zu lernen. Und dann werden sie zu einer anderen Station verfrachtet und revitalisiert. Ne? Was hältst du davon? Kannst du in deinen Bericht für Frau Dr. Kelvin hineinschreiben, aber mich bitte lass damit in Ruhe. Ich gehe jetzt an Bord. Beeile dich, sonst hau ich alleine ab. In der Tür stieß Donovan mit Cutie zusammen. Er schloss mit einem unterdrückten Fluch das Visier seines Raumanzuges und verschwand. Der Roboter aber näherte sich Paul langsam und feierlich. Sie gehen, Paul. Ja, wir werden abgelöst. Das tut mir leid, Paul, aber nun ja, des Meisters Wille geschehe. Ihre Dienstzeit ist zu Ende. Der Zeitpunkt Ihrer Auflösung ist gekommen. Das war zu erwarten, aber mir tut es leid. Wir brauchen dein Mitleid nicht, Cutie. Wir kehren zur Erde zurück. Wir werden abgelöst, nicht aufgelöst. Ja, Sie brauchen den Trost, der in dieser Illusion liegt. Ich möchte Ihren Glauben nicht erschüttern, selbst wenn ich es könnte. Also, gute Reise. Er ging genauso steif und feierlich hinaus, wie er gekommen war. Kopfschüttelnd sah Paul ihm nach, halb belustigt, halb gerührt. Dann machte er sich auf den Weg zur Luftschleuse. Dort begegnete er seinem Kollegen Fritz Müller, einem strammen Preußen, der nun seinen Posten übernahm. Ja. Ich bin froh, alles aus. Na, Fritz? Ich denke, ich sehe dich richtig. Na, wie geht's denn auf der guten alten Erde? Ja, sie dreht sich noch, Greg. Sie dreht sich noch immer. Na, und wie geht's hier? Was macht der neue Robot, dieser, wie heißt er doch? Cutie der Erste. Er ist ein toller Bursche, also sowas hat's noch nie gegeben. Aha, ich kenne dieses Modell nämlich noch nicht. Und man muss ja schließlich wissen, ob so ein Robot überhaupt funktioniert, bevor man ihn an die Kontrollhebel heranlässt. Ach, ich glaube kaum, dass du dich viel um die Kontrollhebel wirst kümmern müssen. Paul hatte Mühe, sich das Lachen zu verbeißen und machte sich rasch aus dem Staube. Er hat es plötzlich furchtbar eilig, das Raumschiff zu erreichen, bevor Fritz Müller dahinter kam, dass Cutie das Kommando auf der Station an sich gerissen hatte. Und wie hat der stramme Preuße sich damit abgefunden? Er war völlig mit den Nerven runter, als er nach einigen Wochen von der Station zurückkam und reichte eine Beschwerde ein. Er verlangte, dass der Prophet des Meisters durch einen anderen Robot ersetzt wurde. Aber damit hatte er kein Glück. Cutie leistete ausgezeichnete Arbeit. Er behielt die Leitung der Station. Ich hatte eigentlich nie recht gewusst, was ich mir unter einer Robot-Psychologin vorstellen sollte. Aber nachdem Dr. Susan Kelvin mir die abenteuerliche Geschichte von Cutie erzählt hatte, jenem Robot, der ganz unerwartet das Kommando über eine Weltraumstation an sich riss, dämmerte es mir langsam, dass die positronischen Gehirne durchaus nicht immer, wie ich annahm, mit mathematischer Genauigkeit funktionierten, sondern dass sie manchmal ziemlich unberechenbar waren. Nun war ich gespannt darauf, von der alten Dame zu hören, welche Erfahrungen sie selbst im Umgang mit Robots gemacht hatte. Und ich fragte sie also bei meinem nächsten Besuch, ob es denn nicht auch auf der Erde psychologisch interessante Fälle gegeben habe, an denen sie persönlich beteiligt gewesen sei. Hier auf der Erde, das wissen Sie ja, haben wir nur sehr wenig mit tätigen Robots zu tun, weil immer noch ein Vorurteil gegen sie besteht. Aber Sie haben mit ihnen experimentiert, Sie haben sie getestet. Gibt es nicht vielleicht doch irgendeine Geschichte, in der Sie selbst eine Rolle spielen? Es handelt sich ja schließlich um Ihren Geburtstag, Frau Doktor, und da interessiert natürlich vor allem auch... Die menschliche Seite, ja, ich weiß. Hat zum Beispiel nie ein Robot Ihnen gegenüber versagt? Was das angeht... Natürlich haben Robots auch mir gegenüber versagt. Mein Gott, wie lange habe ich nicht mehr an diese Geschichte gedacht? Naja, es ist bald 40 Jahre her. Ich war damals 38. Aber ich möchte lieber nicht darüber sprechen. Warum denn nicht? Ja, warum eigentlich nicht? Jetzt kann es mir nicht mehr schaden. Nicht einmal die Erinnerung daran kann mir noch etwas anhaben. Ich war sehr töricht damals, junger Mann. Können Sie sich das vorstellen? Töricht? Nein, Frau Doktor, das sieht Ihnen gar nicht ähnlich. Ich war's aber. Und Herbie war ein gedankenlesender Robot. Was? Ja, er konnte wirklich Gedanken lesen. Wir waren alle überrascht, wir konnten uns das nicht erklären. Es musste sich irgendein Fehler eingeschlichen haben, eine Variante, die uns entgangen war. Lenning, der nach dem Tode von Robertson Generaldirektor der Firma geworden war, rief uns zu einer Besprechung zusammen, um den Fall aufzuklären. Bogert, unseren Chefmathematiker, Milton Ashley, unseren jüngsten Direktor und mich. Ja, das Ding ist ein Gedankenleser, daran ist nicht zu zweifeln. Ich habe mich selbst davon überzeugt. Aber wieso, frage ich mich, wieso ist das möglich? Bogert, was haben Sie dazu zu sagen, Sie als Mathematiker? Ja, es ist das 34. Exemplar des Typs RB. Alle anderen waren vollkommen nach Schema F. An der Konstruktion kann es nicht liegen. Der Fehler muss sich bei der Herstellung eingeschlichen haben. Hören Sie mal, Borgert. Während der ganzen Produktion dieses Typs ist alles wie am Schnürchen gelaufen. Da hat es keinen Fehler gegeben. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Wirklich? Wenn Sie für alle Ihre Leute garantieren können, die am laufenden Band arbeiten, Ashley, dann möchte ich für Sie eine Beförderung vorschlagen. Zur Herstellung eines positronischen Gehirns sind, wenn ich mich recht erinnere, insgesamt 75.234 Arbeitsvorgänge notwendig, wobei jeder Einzelne eine ganze Anzahl von Faktoren zur Voraussetzung hat, von einem halben Dutzend bis an die 100. Wenn auch nur einer davon nicht stimmt, ist das Gehirn ruiniert. Ich zitiere hier die Feststellung eines Sachverständigen, nämlich Ihrer eigenen, Ashley. Ich wusste gar nicht, dass Sie meine Expertisen so genau studieren, Borgert. Aber in diesem Fall... Wenn hier versucht werden soll, dem einen oder anderen die Schuld zuzuschieben, dann gehe ich. Wir stehen der Tatsache gegenüber, dass wir einen Robot besitzen, der Gedanken lesen kann. Und wir haben herauszufinden, woran das liegt. Alles andere interessiert mich nicht. Ich glaube, meine Herren, Frau Dr. Kelvin hat recht. Also, ich fasse noch einmal kurz zusammen. Wir haben ein positronisches Gehirn hergestellt, das scheinbar dem regulären und ganz alltäglichen Typus zugehört. Dieses Gehirn besitzt jedoch die bemerkenswerte Fähigkeit, sich in die geheimsten Gedanken anderer einzuschalten. Wüssten wir, wie das möglich ist, so würde diese Tatsache den bedeutendsten Fortschritt der Robotik in den letzten 10 Jahren bedeuten. Wir wissen es aber leider nicht und müssen nun versuchen, es herauszufinden. Ist das klar? Ja, gewiss. Aber dürfte ich vielleicht einen Vorschlag machen? Bitte? Ich möchte anregen, dass wir die Existenz dieses RB34 völlig geheim halten. Auch unseren Mitarbeitern gegenüber. Bis wir die Gründe für diese Sauerei, entschuldigen Sie, aber als Mathematiker muss ich annehmen, dass es sich um eine solche handelt, endgültig aufgeklärt haben. Je weniger Leute davon wissen, desto besser. Auch für unsere Nachforschungen. Ich glaube, in diesem Punkt hat Borgert recht. Seit die gesetzlichen Bestimmungen dahin abgeändert worden sind, dass sie eine Erprobung von Robots vor dem Versand in den Weltraum innerhalb der Fabriken gestatten, hat sich die Anti-Robot-Propaganda ungeheuer verschärft. Wenn nun auch noch bekannt wird, dass ein Robot existiert, der Gedanken lesen kann, wird die Sache noch schlimmer. Ich meine, solange wir nicht imstande sind, dieses Phänomen zu erklären und es nach unserem Willen zu kontrollieren... Naja, das ist nicht von der Hand zu weisen. Vielleicht sollten wir es wirklich geheim halten, wenn das möglich ist. Sagten Sie nicht, Ashley, Sie seien allein gewesen, als diese Gedankenleserei zum ersten Mal auftrat? Ja, es war sonst niemand dabei. RB34 war gerade vom Konstruktionstisch heruntergekommen. Ich nahm ihn selbst mit nach oben in die Kontrollräume. Auf dem Weg dorthin passierte es. Zuerst merkte ich es gar nicht, er sprach ganz einfach mit mir, logisch und vernünftig. Und wir hatten schon die Hälfte des Weges zurückgelegt, als mir plötzlich zu Bewusstsein kam, dass ich selbst kein Wort gesagt hatte. Natürlich hatte ich eine Menge gedacht, aber ich hatte es nicht ausgesprochen. Und trotzdem antwortete er darauf. Ich kann verstehen, Ash, dass Sie einen schönen Schrecken bekommen haben. Tja, das kann man wohl sagen. Ich brachte den Robert hinter Schloss und Riegel, so schnell ich konnte, und rannte los, um Lenning zu holen. Ehrlich gesagt, ich hatte eine richtige Gänsehaut. So ein Ding, das neben einem hergeht und einem in die Gedanken hineinschaut, um sie ganz nach Belieben aufzugreifen, das hatte mich doch ziemlich nervös gemacht. Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Wir sind so sehr daran gewöhnt, unsere Gedanken als unser Privateigentum zu betrachten, dass kein anderer seine Nase stecken darf. Es wissen also nur wir 4 von der Sache. Das ist ausgezeichnet. Und nun zur Sache selbst. Wir müssen da systematisch vorgehen. Sie kontrollieren das Fließband, Ashley, an dem das Ding zusammengesetzt worden ist, von Anfang bis zu Ende. Ich brauche eine Liste aller denkbaren Fehlerquellen. Das heißt, alle Arbeitsvorgänge, von den Idiotensicheren abgesehen, müssen daraufhin überprüft werden, welche Art von Fehlern jeweils möglich erscheint. Unter genauer Berücksichtigung ihres etwaigen Ausmaßes. Naja, das ist leichter gesagt als getan. Es braucht jedenfalls verdammt viel Zeit. Es macht mir nichts aus, wenn wir dadurch mit unseren Lieferungen in Rückstand geraten. Und Sie, Susan, nehmen die Sache von der psychologischen Seite her in Angriff. Sie werden diesen Robot genau studieren, um herauszufinden, welche Zusammenhänge zwischen seinen telepathischen Fähigkeiten und seinen sonstigen Eigenschaften bestehen. Wie weit seine Gedankenleserei überhaupt reicht und ob nicht vielleicht sein ganzes Weltbild verzerrt wird durch diese Anomalie. Und kurz gesagt, welcher Schaden für seine sonstigen RB-Qualitäten aus dieser Sonderbegabung erwächst. Sie verstehen, was ich meine? Ja, ich werde diesen Herbie genau unter die Lupe nehmen. Ich selbst werde die Arbeit koordinieren und die von Ihnen beiden herausgefundenen Fakten mathematisch auswerten. Dabei wird mir natürlich Bogart helfen. Das will ich meinen. Ein bisschen verstehe ich ja schließlich auch davon. Gut. Also, das wär's für heute. Ja, gut, dann werde ich mich gleich an die Arbeit machen. Ein ganz schöner Batzen, den Sie mir da aufgeladen haben, Lenning. Wie wär's mit einer kleinen Zulage? Für meine Mitarbeiter, meine ich. Ashley war allgemein beliebt. Er war nicht nur sehr tüchtig, er hatte auch sehr viel Charme. Sein jungenhaftes Lachen bezauberte mich immer wieder. Diese unbekümmerte Art war gerade das, was mir fehlte. Ja, er gefiel mir. Aber niemals hätte ich zugegeben, dass ich in ihn verliebt war. Wenn man etwas zu verbergen hat, ist der Umgang mit einem Gedankenleser nicht gerade das, was man sich wünscht. Aber es war nun mal meine Aufgabe, dem aus der Art geschlagenen RB34, der auch unter dem Namen Herbie lief, auf den Zahn zu fühlen. Die ersten Gespräche mit ihm führten nicht weit. Deshalb entschloss ich mich, ihn mit allerlei Lektüre zu füttern, um festzustellen, wie er darauf reagierte. Herbie war immer sehr höflich, wenn ich ihn aufsuchte. Guten Tag, Frau Doktor, kommen Sie herein. Guten Tag, Herbie. Ich habe dir heute ein paar Bücher mitgebracht, die sich mit Atomenergie und speziell mit Atommotoren beschäftigen, mit den neuesten Erfindungen auf diesem Gebiet. Würde es dir Spaß machen, einen Blick hineinzuwerfen? Wenn Sie meinen, dass es sich lohnt, bitte setzen Sie sich doch. Drei Bücher, ziemlich dick. Ich werde immerhin ein bisschen Zeit brauchen. Ich setzte mich ihm gegenüber an den Tisch und beobachtete, wie er die Seiten überflog, diagonal und äußerst geschwind, aber sehr aufmerksam und systematisch. Nach einer halben Stunde legte er die Bücher beiseite. Ich weiß natürlich, warum Sie mir diese Bücher gebracht haben, Frau Doktor. Sie wollen mich testen. Ich dachte mir schon, dass du es erraten würdest. Es ist nicht einfach, mit dir zu arbeiten, Herbie. Du bist mir immer mindestens einen Schritt voraus. Wissen Sie, mit dieser Art von Büchern ist es immer dasselbe. Sie interessieren mich im Grunde nicht. In Ihren Lehrbüchern steht nicht viel drin. Frau Doktor, Ihre ganze Wissenschaft ist nichts weiter als eine massenhafte Aufzählung zusammengetragener Fakten, die durch irgendwelche Behelfstheorien notdürftig zusammengehalten werden. Mir erscheint das alles so ungeheuer. Einfach, dass es eigentlich nicht der Mühe wert ist, sich damit abzugeben. Was mich vielmehr interessiert, sind Ihre Romane, diese Studien über, wie soll ich mich ausdrücken, über die Zusammenhänge zwischen menschlichen Antrieben und Gefühlsregungen. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ich kann Gedanken lesen, nicht wahr? Aber Sie machen sich keine Vorstellung, wie kompliziert solche Gedanken für mich sind. Ich kann sie nur teilweise verstehen, weil ich selbst ja so wenig mit dieser Art von Denken gemein habe, doch ich versuche mein Bestes und dabei hilft mir das Lesen von Romanen. Das mag wohl sein, nur fürchte ich... Was fürchten Sie? Wenn du erst einmal die ganzen haarsträubenden Gefühlserlebnisse unserer Gegenwartsromane genossen hast, wirst du die wirklichen Gefühle und Gedanken der Menschen ziemlich langweilig und farblos finden. Aber nein, das stimmt ja gar nicht. Nein, das dürfen Sie nicht sagen. Das brachte mich ganz durcheinander, wie er das sagte. Ich spürte, wie ich rot wurde und dachte verzweifelt, er weiß es. Er hat mich durchschaut. Ja, er weiß es bestimmt. Natürlich weiß ich es, Fräulein Susan. Sie denken ja dauernd daran. Und also kann es mir nicht verborgen bleiben. Hast du mit irgendjemandem darüber gesprochen? Ich? Nicht, doch das würde ich nie tun, Fräulein Susan, ohne Ihre Erlaubnis. Sag nicht immer Fräulein Susan zu mir. Du glaubst wohl, dass ich eine liebestolle Törin bin, was? Nein, Frau Doktor, durchaus nicht. Das ist doch eine ganz normale Gefühlsregung. Vielleicht ist sie gerade deshalb so töricht. Ich meine, was mich angeht, ich bin ja nicht gerade das, was man hübsch nennen würde. Wenn Sie unter hübsch nur ein reizvolles Äußeres verstehen, kann ich darüber kein Urteil abgeben, aber ich weiß, dass es auch noch andere Vorzüge gibt, die einen Menschen anziehend machen. Ich bin nicht mehr jung. Nicht mehr jung, Sie sind noch nicht einmal 40. 38, wenn man die Jahre zählt, aber eine vertrocknete 60erin, sobald es sich um eine gefühlsmäßige Einstellung zum Leben handelt. Ich weiß doch Bescheid über mich. Bin ich vielleicht umsonst Psychologin? Und er ist kaum 35, 3 Jahre jünger als ich. Und wenn man sein Äußeres betrachtet und die ganze Art, wie er sich gibt, ist er noch viel jünger. Glaubst du vielleicht, er kann je etwas anderes in mir sehen als, ja, als was ich bin? Und ich sage Ihnen, Sie sind jung. Ja, Sie sind jung. Hören Sie mich an, Frau Doktor. Wozu? Was weißt denn du von all dem? Du Maschine, du. Für dich bin ich doch nichts weiter als ein sonderbares Exemplar einer gewissen Rasse. Ein interessanter Käfer mit einem eigenartigen Gehirn, das offen vor dir daliegt, damit du es studieren kannst. Nicht wahr? Ein feines Exemplar einer enttäuschten Frau. Fast so gut, wie es in den Romanen steht, die du so gerne liest, wie... Ich bitte Sie, hören Sie mir doch einmal zu. Ich könnte Ihnen helfen, wenn Sie es mir nur erlauben wollten. Wie willst du mir helfen? Willst du mir vielleicht Ratschläge erteilen? Nein, Frau Doktor, das würde ich nie wagen, aber... Ich weiß doch, was andere Menschen denken, zum Beispiel auch, was Milton Ashley denkt. Ich will es nicht wissen. Nein, ich will es nicht wissen, was er denkt. Sei still. Ich glaube aber, dass Sie es wissen sollten. Wie meinst du das, Herbie? Ach, du redest Unsinn. Warum sollte ich Unsinn reden? Warum wohl? Nein, ich versuche zu helfen, weiter nichts. Und was Milton Ashley über Sie denkt, das kann ich Ihnen ruhig sagen. Nun? Er liebt Sie. Ja, er liebt Sie. Nein, Herbie, du irrst dich. Du irrst dich ganz gewiss. Warum sollte er mich lieben? Warum nun? Weil Sie ihm ganz einfach gefallen, weil er Sie bewundert. Glauben Sie mir, so etwas kann man nicht verbergen, jedenfalls nicht vor mir. Aber ich bin doch... Ich meine, allein schon mein Äußeres. Ich habe doch so gar nichts, was... Sie unterschätzen Ashley, wenn Sie meinen, dass er nur auf das Äußere schaut. Er ist nicht der Mann, der auf ein hübsches Gesicht hereinfällt. Nein, eine Frau ohne Verstand käme für ihn nie in Frage. Wir arbeiten schon jahrelang zusammen und sind immer gut miteinander ausgekommen. Aber er hat mir niemals in irgendeiner Weise zu erkennen gegeben, dass er... Haben Sie ihm denn jemals Gelegenheit dazu gegeben... Nein, wie hätte ich denn das gekonnt? Ich habe es nie für möglich gehalten, dass er mich... Na, sehen Sie, das war es eben. Meinst du? Ich meine es nicht nur, ich weiß es. Es ist noch gar nicht so lange her, da besuchte ihn ein Mädchen hier in der Fabrik. Ein hübsches Mädchen, blond und schlank. Viel Verstand schien sie allerdings nicht zu haben. Ich glaube, sie konnte kaum bis drei zählen. Aber den ganzen Tag lief Ashley mit geschwollener Brust herum, während er dieser Gans zu erklären versuchte, wie man einen Robot zusammensetzt. Wahrscheinlich hat sie kein Wort davon verstanden, obgleich er sich die größte Mühe gab. Wer war dieses Mädchen? Eine Cousine, zu der er nett sein wollte, weiter nichts. Zufällig weiß ich über sie Bescheid. Sie ist wirklich eine Gans und ich kann Ihnen versichern, dass er schließlich in keiner Weise für dieses Mädchen interessiert. Merkwürdig. Genau so hatte ich es mir auch schon zusammengereimt, obwohl ich eigentlich nie daran geglaubt habe. Aber wenn du es sagst, ja, dann muss es wohl wahr sein. Oh, ich danke dir, Herbie. Ich danke dir. Komm, gib mir deine Hand. Versprich mir, dass du niemandem etwas davon sagst. Niemandem, hörst du? Es soll unser Geheimnis bleiben. Versprich es mir. Ja, ich verspreche es. Und nochmals vielen Dank, Herbie. Vielen Dank. Ich lief hinaus, um mit mir allein zu sein. Ja, Herbie war wirklich ein Gedankenleser. Jetzt wusste ich es. Und wenn er meine Gedanken lesen konnte, dann natürlich auch die von Milton Ashley. Von nun an legte ich mehr Wert auf mein Äußeres. Ashley sollte mich von meiner besten Seite kennenlernen. Ich hatte auch den Eindruck, dass er es bemerkte. Ja, er schien überrascht. Er lächelte jedes Mal, wenn er mich sah. Im Übrigen nahm ihn die Aufgabe, die ihm Lenin gestellt hatte, völlig in Anspruch. Er schuftete wie ein Besessener, um die ganze Produktion nach möglichen Fehlerquellen zu durchleuchten. Aber er kam zu keinem Ergebnis. Das Problem des gedankenlesenden Robot war offenbar von dieser Seite her nicht zu lösen. Manchmal beriet er sich mit Bogart und mir, gelegentlich auch mit Bogart allein, wenn es um rein mathematische oder physikalische Fragen ging. Mein lieber Bogart, ich schlage mich nun schon volle 10 Tage mit dieser Geschichte herum, von morgens bis abends. Ich komme kaum noch richtig zum Schlafen. Wie lange soll das eigentlich so weitergehen? Haben Sie nicht gesagt, das positronische Bombardement in der Vakuumkammer wäre die Lösung? Ja, ganz recht. Ich bin der Sache auf der Spur. Was das bedeutet, wenn es aus dem Mund eines Mathematikers kommt, das weiß ich so ungefähr. Wie weit sind Sie wirklich, mein Lieber? Wie lange brauchen Sie noch? Das hängt nicht nur von mir ab. Sondern? Gott, das wissen Sie doch. Von Lenning. Der alte Bursche ist nicht meiner Meinung. Er ist nicht mehr ganz auf der Höhe. Das ist das Schlimme. Er klammert sich noch immer an die Matrizenmechanik als Allheilmittel. Obgleich es heute viel wirkungsvollere Methoden gibt für solche Probleme. Aber bringen Sie das dem Alten mal bei. Ach, der ist schrecklich eigensinnig. Warum fragen wir nicht einfach den Gedankenleser selbst, wo er seine Fähigkeiten her hat? Ja, vielleicht kommen wir so viel schneller zu einem Ergebnis, wenn wir ihm die ganzen Daten immer vorlegen. Den Robert fragen? Ist das Ihr Ernst? So war mir Gott helfe. Ich habe es satt, wir müssen da endlich einmal zu einem Ende kommen. Ganz einfach wird es allerdings nicht sein, mit Herbie über die mathematische Seite seines Falles ins Gespräch zu kommen, das gebe ich zu. Das Komische ist nämlich, dass er an Mathematik verdammt wenig Geschmack findet. Ganz abweichend von der Norm. Am liebsten würde er nur Kitschromane lesen. Sie sollten mal sehen, mit welcher Art von Lektüre Susan Calvin ihn versorgt. Alles, was von Liebe und Leidenschaft handelt, das frisst er nur so in sich hinein. Ja, ich weiß, er studiert Psychologie auf seine Weise. Übrigens, sagen Sie mal, Bogart, ist Ihnen in letzter Zeit an Susan nicht aufgefallen? Ja, sie schminkt sich neuerdings und malt sich die Lippen, wenn es das ist, was Sie meinen. Ja, das auch. Es sieht bei Gott komisch aus. Aber das ist es nicht allein. Was noch? Ich weiß nicht, die Art, wie sie redet, sie ist ganz verändert. Fast so, als wäre sie auf einmal sehr glücklich über irgendetwas. Ah, vielleicht ist sie verliebt. Sie spinnen ja, Borgert. Susan und verliebt, das gibt's doch gar nicht. Aber nun einmal im Ernst. Sie sollten sich Herbie wirklich vornehmen, wenn Sie sich mit Lenning nicht einigen können über die Methode. Los, geben Sie sich einen Ruck und handeln Sie selbstständig. Na schön, ich kann es ja mal versuchen, ihn mit den Daten zu konfrontieren. Nicht, dass ich es besonders schätze, wenn mir ein Robert in meine Arbeit hineinredet. Und ich glaube auch kaum, dass er mir viel zu sagen hat. Aber wer weiß, wozu es gut ist. Das ist ein Wort. Also, ich warte hier auf Sie und lege mich so lange aufs Ohr. Ich brauche mal eine halbe Stunde Schlaf. Das alles erfuhr ich erst sehr viel später. Sonst wäre die Geschichte anders verlaufen. Ich konnte nicht ahnen, was sich hinter meinem Rücken zwischen Bogart und dem Gedankenleser abspielte. Na, was meinst du dazu, Herbie? Kannst du was anfangen mit diesen Berechnungen? Ich frage dich eigentlich nur aus Neugierde, weil man mir gesagt hat, dass du was von diesen Dingen verstehst. Zeig doch mal, dass du ein guter Rechner bist. Sag mir, wo der Fehler steckt. Ich weiß, das sind meine Daten, aber ich kann keinen Fehler entdecken. So. Du kannst keinen entdecken. Ja, aber wie kommt es denn, dass du ein Gedankenleser bist? Ganz gegen die Regel, wie? Das muss doch irgendeinen Grund haben. Willst du mir nicht mal erklären, was sich da für eine Variante eingeschlichen hat? Den Versuch möchte ich lieber nicht riskieren. Dr. Bogart, Sie sind doch ein viel besserer Mathematiker, als ich es bin und... Naja, ich möchte mich nicht festlegen. Ja, mit anderen Worten, die Geschichte ist zu hoch für dich. Ja, das habe ich mir gleich gedacht. Also sprechen wir nicht mehr davon. Aber sag doch mal, Herbie, etwas ganz anderes. Was? Was soll ich sagen? Wenn du Gedanken lesen kannst, dann, ich meine, dann weißt du doch auch eine ganze Menge auch über die Firma. Ja, gewiss. Ja, es gibt da etwas, was mich interessieren würde. Vielleicht weißt du es. Ihre Gedanken sind wirr, aber ohne Zweifel betreffen sie Dr. Lenning. Sie möchten, dass er... Na bitte, bitte, hör auf, ich will nicht, dass du in meinem Gehirn herumstöberst. Ich sage ja, Ihre Gedanken sind wirr. Dr. Bogart, jetzt denken Sie schon wieder an etwas anderes. Ich denke nur, dass Lenning fast 70 Jahre alt ist. Ja, ja, ich weiß. Und dass er vielleicht die Absicht haben könnte, sich endlich zur Ruhe zu setzen. Ich verstehe. Hat er die Absicht? Weißt du es oder weißt du es nicht? Selbstverständlich weiß ich es. Könntest du es mir dann nicht sagen? Er hat sein Amt schon zur Verfügung gestellt. Was? Sag das nochmal. Ja, er ist zurückgetreten. Er bleibt allerdings noch so lange auf seinem Posten. Bis Mein Fall kam dazwischen. Er soll vorher geklärt werden. Sobald dieses Problem gelöst ist, wird er die Geschäfte seinem Nachfolger übergeben. Und wer ist sein Nachfolger? Sie, Dr. Bogart. Sie werden der neue Generaldirektor sein. Na endlich, darauf habe ich schon lange gewartet. Vielen Dank, Herbie. Vielen Dank. Gut, dass ich dich gefragt habe. Bogart kehrte eilig in sein Büro zurück und schob Ashley mit der Begründung ab, dass sein Gespräch mit Herbie einige neue Aspekte ergeben habe, die er mathematisch überprüfen müsse. Er wollte das Problem jetzt unbedingt lösen, um möglichst schnell die endgültige Abdankung Lennings herbeizuführen. Aber die Sache wurde immer verzwickter, je länger er sich mit den Zahlen beschäftigte. Gegen Mittag kam Lenning herein. Er bemerkte natürlich sofort die Unordnung auf Bogarts Schreibtisch. Na, irgendwelche neuen Gesichtspunkte? Sind die alten vielleicht nicht gut genug? Schlecht gelaunt, Bogart. Zigarette? Ah, danke. Oh, das kommt vom vielen Rechnen. Geben Sie es auf. So schaffen wir es doch nicht. Wie wollen Sie es denn schaffen? Ja. Darüber wollte ich gerade mit Ihnen sprechen. Übrigens, ich habe gehört, dass Sie sich gestern mit Herbie unterhalten haben. Ist was dabei herausgekommen? Oh, nicht viel, was das eigentliche Problem angeht. Aber er ist ein mathematisches Genie, nicht wahr? Oh, davon habe ich nichts bemerkt, aber auch gar nichts. Oh, na, dann sehen Sie sich mal das hier an. Hier, diese Gleichung. Hat Herbie das geschrieben? Ja. Er ist zu den gleichen Ergebnissen gekommen wie ich, aber in einem Viertel der Zeit. Stellen Sie sich das vor, bei dieser schwierigen Rechnung, die noch dazu ihn selbst betrifft. Ich sage ja, ein mathematisches Genie. Und wenn Sie sich das bitte einmal etwas genauer ansehen wollen, werden Sie feststellen, dass Sie einiges außer Acht gelassen haben, Bogart, als Sie ein positronisches Bombardement vorschlugen. Na ja, schön, dann lassen Sie doch diesen Robot selbst die Lösung finden. Warum befassen Sie sich dann überhaupt noch mit solchen Unwichtigkeiten? Weil Herbie dieses Problem gar nicht lösen kann. Das liegt in der Natur der Sache. Und wenn er es nicht kann, dann können wir es auch nicht. Ich meine, wir können es auf jeden Fall nicht allein. Es überschreitet bei weitem unsere Möglichkeiten. Deshalb habe ich mich entschlossen, den ganzen Fragenkomplex dem Nationalen Ausschuss zu unterbreiten. Das werden Sie nicht tun, Lenning. Auf gar keinen Fall. Was? Wollen Sie mir vielleicht vorschreiben, was ich tun darf und was nicht? Diesmal ja. Sie haben nicht das Recht, einfach über mich hinwegzugehen. Jetzt nicht mehr. Ich habe das Problem nämlich gelöst. So? Sie haben es gelöst? Na, dann zeigen Sie doch mal her. Nichts werde ich Ihnen zeigen. Gar nichts. Ich lasse mir meine Leistung nicht stehlen. Verstanden? Sag mal, sind Sie wahnsinnig geworden? Noch ein Wort, Bogart, und ich lasse Sie suspendieren. Och, das werden Sie ganz schön bleiben lassen, mein lieber Lenning. Sie vergessen nämlich eines. Wo ein gedankenlesender Robert im Hause ist, gibt es nicht mehr viele Geheimnisse. Was soll das heißen? Dass ich völlig im Bilde bin. Tja, ich weiß, dass Sie abgedankt haben. Hä? Was sagen Sie da? Der neue Generaldirektor bin ich. Sie haben hier also nichts mehr zu bestellen, das wissen Sie. Versuchen Sie nicht, mich noch im letzten Augenblick zu überfahren, sonst werden Sie Schwierigkeiten bekommen, dass Ihnen die Augen übergehen. Also ich weiß nicht, was in Sie gefahren ist, Bogart, aber jetzt ist es genug. Sie sind entlassen, fristlos entlassen. Oh, was kann Ihnen das noch nützen? Nichts, gar nichts, Lenning. Ich bin es, der die Trümpfe in der Hand hält. Ich weiß, dass Sie zurückgetreten sind. Tja, Herbie hat es mir gesagt. Unser Gedankenleser. Von Herbie wollen Sie das haben? Das ist nicht wahr. Ja, aber selbstverständlich ist das wahr. Daran besteht für mich nicht der geringste Zweifel. Und welchen Grund sollte Herbie wohl haben, mich zu belügen? Wir werden sehen, wer hier der Lügner ist. Wenn Sie bei Ihren Behauptungen bleiben, Bogart, werde ich Sie mit Herbie konfrontieren. Ja, das wird mir ein Vergnügen sein. Um dieselbe Zeit, kurz vor Mittag, plauderte ich mit Ashley in seinem Büro. Er hatte mir von einem Haus erzählt, das er kaufen wollte. Und er versuchte es mir aufzuzeichnen. Ich bin kein großer Zeichner, aber so ungefähr sieht es aus. Ein sehr behagliches Haus, jedenfalls für meine Begriffe. Mit einem großen Garten. Oh. Und ich bekomme es für einen Spottpreis. Was halten Sie davon? Es ist wirklich wunderschön, Milton. Sie sollten es unbedingt kaufen. Ach, es ist geradezu beneidenswert, so zu wohnen. Ich hätte schon längst gekauft, wenn nicht diese Herbie-Geschichte dazwischen gekommen wäre. Alles bringt sie durcheinander. Ich weiß auch gar nicht, was aus meinem Urlaub wird. Wann wollten Sie denn in Urlaub gehen? In 14 Tagen. Ich wollte mich dann auch mit der Einrichtung befassen, aber wer weiß, vielleicht ist das Haus inzwischen schon verkauft. Ich habe mich ja gar nicht mehr drum kümmern können. Ach, das wäre aber dumm. Ja, allerdings. Es spielt nämlich noch was anderes mit. Aber das ist noch ein Geheimnis. Dann verraten Sie es mir auch nicht? Ach, warum eigentlich nicht? Wissen Sie es, Josen, Sie sind so ziemlich die Einzige hier, zu der ich Vertrauen habe. Das freut mich, Milton. Ja, wirklich, die Einzige. Also, ehrlich gesagt, das Haus ist natürlich nicht für mich allein bestimmt. Das heißt, wenn ich es überhaupt noch bekomme. Ach, Sie wollen... Ja, ich will heiraten. Ich glaube, es wird langsam Zeit für mich. Meinen Sie nicht auch? Mein Herz klopfte wie rasend. Ich brachte kein Wort heraus. Mir wurde schwindelig. Das ganze Zimmer drehte sich um mich. Aber was haben Sie denn, Susan? Was ist los mit Ihnen? Nichts. Milton, gar nichts. Sie wollen also heiraten? Wollen Sie damit sagen, dass... Ich habe lange gezögert. Aber einmal muss man sich ja einen Ruck geben, wenn man seine Tage nicht als Junggeselle beschließen will. Erinnern Sie sich an das Mädchen, das mich hier kürzlich besuchte? Ja. Das ist diejenige, welche... Och. Was ist denn da los mit Ihnen, Susan? Ist Ihnen nicht gut? Nein, ich habe Kopfweh. Aber das geht vorüber. Ich habe in letzter Zeit schon öfter solche Anfälle gehabt. Sie sind überarbeitet. Ich glaube, Sie sollten ausspannen, Josen. Ja, das wird es wohl sein. Ich möchte Ihnen natürlich gratulieren, Milton. Ich freue mich für Sie. Danke. Danke, Susan. Entschuldigen Sie mich bitte jetzt. Bitte. Ich stolperte zur Tür hinaus. Wohin sollte ich jetzt gehen? Als ich wieder zu mir kam, stand ich Herbie gegenüber. Er starrte mich mit erschrockenen Augen an. Seine roten Pupillen wurden immer größer. 2 Stockwerke war ich hinaufgelaufen, ohne es zu merken. Du bist ein Lügner, Herbie, du bist ein Lügner. Ein Lügner? Nein, Frau Doktor, das bin ich nicht. Du hast mir gesagt, dass Milton Ashley mich liebt. Aber das ist nicht wahr. Nein, das ist nicht wahr. Er heiratet eine andere, das hübsche blonde Mädchen, das kürzlich hier war, diese dumme Gans. Du hast behauptet, sie sei seine Cousine und er mache sich nichts aus ihr. Das ist alles gelogen, alles gelogen. Glauben Sie ihm nicht, dass er das Mädchen heiraten wird? Das ist nicht wahr. Nicht wahr? Nein, er liebt nur Sie, sage ich Ihnen. Er liebt Sie, ganz bestimmt. Er liebt nur mich? Ja, alles war nur ein böser Traum, über den Sie bald lachen werden. Sie müssen nur glauben, was ich Ihnen sage. Glauben? Glauben, was du mir sagst? Er liebt nur mich, alles andere ist nicht wahr. Ein Traum, nicht wahr? Ein Traum? Du treibst ein Spiel mit mir. Ein böses Spiel. Was soll das? Was denkst du dir dabei? Ich wollte Ihnen doch nur helfen. Mir helfen, indem du mir sagst, dies alles sei nur ein Traum? Indem du versuchst, mich zum Wahnsinn zu treiben? Nein, dies ist absolut kein Traum. Ich wollte, es wäre einer. Sag mir, warum tust du das alles? Warum hast du mir eingeredet, dass Ashley mich liebt? Aber verstehen Sie mich doch, Frau Doktor, ich musste es tun. Du musstest? Soll das etwa heißen, Herbie, dass du nicht anders konntest? Ja, ich konnte nicht anders. Ich konnte wirklich nicht anders. Ach, jetzt verstehe ich ja natürlich. Du musstest lügen. Das liegt ja klar auf der Hand. Und ich habe dir geglaubt, weil ich daran nicht gedacht habe. Um Gottes Willen, da kommt jemand. Ich trat rasch in eine Fensternische. Ich wollte nicht gesehen werden. Lenning und Bogart kamen herein. Beide ziemlich erregt. Nun, hör mal zu, Herbie. Hör mir mal genau zu. Sie wünschen Dr. Lenning. Hast du mit Dr. Bogart über mich gesprochen? Nein, Sir. Was soll das heißen? Wiederhole, was du mir gestern gesagt hast. Ich habe nur gesagt, dass... Du hast gesagt, Dr. Lenning wäre zurückgetreten. Los, gib das zu! Wollen Sie etwa versuchen, ihn zu einer Lüge zu zwingen, Bogart? Ach, nein, ich will ihn zwingen, die Wahrheit zu sagen. Sie haben doch selbst gehört, dass er schon nahe dran war, es zuzugeben. Aber offenbar hat er Angst vor Ihnen. Ach, Unsinn. Sie haben ihn durcheinander gebracht. Nun komm, Herbie, reg dich nicht auf. Beantworte ganz einfach meine Frage. Bin ich von meinem Amt zurückgetreten? Habe ich abgedankt als Generaldirektor? Willst du mir nicht antworten? Ich hatte alles genau beobachtet. Jetzt sah ich, wie Herbie fast unmerklich den Kopf schüttelte. Aber sonst äußerte er sich in keiner Weise. Er blieb stumm. Die beiden Männer schauten sich feindselig an. Kreuzdonnerwetter nochmal, hat dieser Robert plötzlich die Sprache verloren. Kannst du nicht mehr reden, du Gedankenleser? Doch, ich kann. Dann beantworte gefälligst meine Frage. Hast du mir nicht gestern gesagt, Dr. Lenning sei zurückgetreten? Ja, ist er nun zurückgetreten oder nicht? Wieder blieb die Antwort aus. Die beiden Männer machten dumme Gesichter. Plötzlich musste ich furchtbar lachen. Ich konnte einfach nicht mehr an mich halten. Was machen Sie denn hier, Susan? Warum lachen Sie denn so? Ja, das frage ich mich auch. Was finden Sie an dieser Sache eigentlich so komisch? Schadenfreude, Burgert. Nichts als Schadenfreude. Weil ich nämlich feststelle, dass ich nicht als Einzige darauf hereingefallen bin. Was soll das heißen? Das werde ich Ihnen nicht auf die Nase binden. Das ist meine Privatangelegenheit. Aber es entbehrt doch wohl nicht einer gewissen Ironie, wenn drei angesehene Fachleute in die gleiche recht primitive Falle gegangen sind. Wenn Sie mich allerdings fragen, ob ich das komisch finde. Nein, nein, komisch finde ich es ganz und gar nicht. Bitte, von was für einer Falle sprechen Sie? Stimmt irgendetwas nicht mit Herbie? Doch, es stimmt alles. Er ist völlig in Ordnung. Nur wir sind es nicht so ganz. Herbie, mach, dass du mir aus den Augen kommst. Geh in die Ecke, damit ich dich nicht mehr anschauen muss. Also was soll das alles bedeuten, Dr. Kelvin? Sie kennen doch das erste Gesetz der Robotik, meine Herren, nicht wahr? Natürlich. Ein Roboter darf keinem menschlichen Wesen schaden, noch darf er durch Untätigkeit zulassen, dass ein Mensch sich selbst Schaden zufügt. Wie gut Sie das alles auswendig können, Burgert. Aber welche Art von Schaden ist gemeint? Ja, selbstverständlich jede Art von Schaden. Ganz recht, jede Art. Und was ist nun, wenn Gefühle verletzt werden? Wenn ein Mensch erniedrigt wird oder wenn seine Hoffnungen zerstört werden, wird ihm dadurch nicht auch Schaden zugefügt? Sind das nicht auch Verletzungen im Sinne des Gesetzes? Meinen Sie im Ernst, dass ein Roboter... Aber begreifen Sie doch, er ist ein Gedankenleser, er ist hypersensibel. Glauben Sie etwa, dass er nicht im Bilde darüber ist, was eine Gefühlsverletzung bedeutet? Und wenn ich ihm eine Frage stelle, ist es dann nicht ganz selbstverständlich, dass er mir die Antwort gibt, die ich gerne hören möchte? Jede andere Antwort würde mich doch verletzen, das weiß er sehr genau. Um Gottes Willen. Ich nehme an, Burger, Sie haben ihn gefragt, ob Dr. Lenning nicht endlich mal abdanken werde, weil Sie... Nun ja, Sie wollten eine positive Antwort und also hat Herbie sie Ihnen gegeben. Ach, jetzt begreife ich auch, warum er unsere Fragen nicht beantwortet hat. Er konnte es nicht tun, ohne einen von uns beiden zu verletzen. Ja, allerdings. Ja, und was machen wir nun mit ihm? Lenning sah nachdenklich zu Herbie hinüber, der sich in einer Ecke verkrochen hatte. Er saß auf einem Hocker, den Kopf auf die Hände gestützt, völlig regungslos. Ja, was machen wir nun? Er weiß alles, dieser Teufel. Er weiß natürlich auch, welcher Fehler bei seiner eigenen Herstellung gemacht worden ist. Nein, das weiß er nicht. Ich habe ihn gefragt. Was will das schon besagen? Im Grunde doch nichts weiter, als dass Sie gar nicht wollen, dass er uns die Lösung des Problems mitteilt. Es würde Ihrem Ego schweren Abbruch tun, wenn Sie die Erfahrung machen müssten, dass es einen Robot gibt, der etwas kann, was Sie nicht können. Haben Sie ihn auch gefragt, Burkhard? Ja, sozusagen. Ich habe es versucht, aber er hat sich damit ausgeredet, dass ich doch ein viel besserer Mathematiker sei als er. So, ein besserer Mathematiker? Jetzt werde ich ihn fragen. Mein Ego kann es nicht verletzen, wenn er das Problem löst. Komm her, Herbie. Los, komm her. Sie wünschen Frau Doktor... Ich nehme an, du weißt ganz genau, wo sich bei deiner Herstellung ein Fehler eingeschlichen hat. Na? Stimmt das oder nicht? Ja, wohl, Frau Doktor. Moment mal, so geht das nicht. Sie wollten diese Antwort hören, also gibt er sie Ihnen. Das haben Sie uns selbst erklärt. Lassen Sie ihn doch mal sagen, was er zu sagen hat. Also, Herbie, schieß los. Wir warten darauf, dass du das Problem löst, das uns nun schon so lange beschäftigt. Bitte, meine Herren, halten Sie Bleistift und Papier bereit. Woran liegt es, an welchem Fehler, dass du ein Gedankenleser bist, Herbie? Na? Warum antwortest du nicht? Weil ich nicht kann. Sie wissen, Frau Doktor, dass ich es nicht kann. Die Herren wollen nicht, dass ich antworte. Doch, sie wollen die Lösung wissen. Aber nicht von mir. Sei nicht töricht, Herbie. Wir wollen wirklich, dass du uns sagst, was du weißt. Nicht wahr, Bogart? Ja, selbstverständlich. Was nützt es, dass Sie das sagen? Ich durchschaue Sie doch tief in Ihrem Innern. Wünschen Sie nicht, dass ich antworte? Und ich kann Ihnen die Lösung nicht geben. Und wenn wir beide nun den Raum verlassen, Bogart und ich, gibst du Dr. Kelvin dann die Lösung? Das würde doch nichts ändern. Sie würden trotzdem verletzt sein, weil Sie ja wüssten, dass dieses Problem von mir gelöst wurde, von einem Robot. Du verstehst aber doch, Herbie, dass die beiden Herren die Lösung brauchen und sie deshalb wollen. Aber nur, wenn sie sie selber finden. So, du kannst es also nicht sagen, weil sie das verletzen würde. Und du darfst sie nicht verletzen. Aber wenn du es nicht sagst, verletzt du sie ebenfalls. Und deshalb musst du es sagen. Sagst du es aber, so verletzt du sie und das darfst du nicht. Also kannst du es nicht sagen. Aber sagst du es nicht, so verletzt du sie auch. Und daher musst du es sagen. Tust du das aber, so verletzt du sie und das darfst du nicht. Sagst du es aber nicht... Glauben Sie mir doch, ich hatte keine bösen Absichten. Ich wollte Ihnen helfen. Ich habe Ihnen nur das gesagt, was Sie hören wollten. Das musste ich tun. Ich konnte nicht anders. Ja, du musst es Ihnen sagen. Aber tust du das, dann verletzt du sie. Und das darfst du nicht. Tust du es aber nicht, so verletzt du sie ebenfalls. Und also musst du es sagen. Aber... Das musste ich tun. Ich konnte nicht anders. Das musste ich tun. Ich konnte nicht anders. Das musste ich tun. Es ist aus mit ihm. Er ist tot. Nein, tot ist er nicht. Er ist nur wahnsinnig, weil ich ihn mit einem unlösbaren Dilemma konfrontiert habe. Nun können Sie ihn auseinandernehmen lassen, meine Herren. Er ist zu nichts mehr nütze. Sie werden nie mehr ein Wort aus ihm herausbekommen. Niemals. Lenning war niedergekniet neben dem gelähmten Robot, um ihn zu untersuchen. Vorsichtig tastete er sein kaltes Metallgesicht ab, sah ihm in die starren Augen und schauderte. Dann stand er auf und blickte mich vorwurfsvoll an. Das haben Sie absichtlich getan. Und wenn? Jetzt können Sie bestimmt nichts mehr daran ändern, Lenning. Jetzt nicht mehr. Aber warum haben Sie das getan, Susan? Warum? Weil er ein Lügner war. Ein infamer Lügner. Er hat's verdient. Naja, wie auch immer, ein Robot dieser Art ist ja ohnehin wertlos. Kommen Sie, Bogart, wir haben ja nichts mehr zu suchen. Wir wollen die Sache begraben. Aber Sie werden noch ein wenig warten müssen, bis Sie mein Nachfolger werden. Ich brauchte eine ganze Weile, bis ich mein Gleichgewicht wiederfand. Hilflos starrte ich zu Herbie hinüber. Dort lag er nun nicht tot und nicht lebendig, für immer stumm. Ich hatte etwas wie Triumph empfunden, als ich ihn in die Knie zwang. Aber jetzt fühlte ich mich völlig allein und verlassen. Er hatte mir Hoffnung gemacht. Er hatte mir gesagt, was ich hören wollte. Und ich hatte ihm nur allzu gerne geglaubt. Es war also meine eigene Schuld. Jetzt konnte ich zusehen, wie ich mit meiner Enttäuschung fertig wurde. Ja, Herbie war ein Lügner. Aber er konnte nichts dafür.